Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Eine lange Nacht über das grüne Band an der deutsch-deutschen Grenze. Eine Sendung von Blanka Weber. Dann hat man hier eine idyllische Landschaft, wie es selten eine in Deutschland gibt. Die Vorstellung, dass das mal die Grenze war, mit Stacheldraht und Wachttürmen und schussbereiten Wachtposten mit Hunden und allem. Das ist so absurd, wenn man das heutige Bild sieht, dass gerade deswegen mir immer bewusst wird, was für ein Wahnsinn eigentlich diese ganzen Grenzziehungen und Feindschaften sind. Während der Zeit der deutschen Teilung gingen durch diesen Arm des Lankower Sees die Grenzanlagen. Das heißt, wir haben hier auch zeitweise sogar einen Zaun, der diesen Seearm durchschneidet. Das war sozusagen damals eben auch noch eine ganz andere Landschaft, frei gehalten, aber eben hier mit diesen ganzen Sicherungsanlagen. Und in Richtung Westen war dann der See auch sich selbst überlassen und dann kam die Grenzlinie. Und heute ist das hier ja eine Idylle. Ja, und dann hat es sich das im Laufe der Jahrzehnte so entwickelt, mit vielen Rückschlägen allerdings auch, mit vielen Situationen, wo es aussichtslos erschien. Aber wir haben einen relativ langen Atem gehabt, die letzten Jahrzehnte. Und dass es heute diese Dimension hat, großteils geschützt als nationales Naturmonument, und dass jetzt die Bundesrepublik Deutschland das auch auf die Vorschlagsliste, auf ihre Vorschlagsliste zum Welterbe gesetzt hat, das hätten wir uns damals sicher nicht träumen lassen. Das ist Kai Frobel vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland. Wir lernen ihn später noch genauer kennen, denn das grüne Band ist größtenteils ihm zu verdanken, seinem Impuls, damals 1989 im Bayerischen Hof. Was ist daraus geworden nach 35 Jahren? Dem wollen wir nachgehen und bewegen uns von Nord nach Südost, von Schlagsdorf nahe Lübeck bis Hof nahe Plauen. Wir streifen Lebenslinien der Menschen, aber auch die Natur. Uns interessieren nicht nur Gebirge, Wälder und Weideland, sondern auch Auen, Deiche, Rückverlegungen und die Frage nach dem Klimawandel. Denn, so die Naturwissenschaftlerin Maike Kleinwächter, gleichzeitig sehen wir aber, dass wir an vielen Stellen einfach übertrieben haben und nicht nur zum Nutzen für die Natur, sondern auch gerade für uns Menschen einfach ein Mehr an natürlichen Landschaften brauchen, gerade explizit die Auen bei Hochwasser. Wir sehen einfach diese letzten vielen Jahrhundert Hochwasser, die wir in immer kürzeren Zeitabschnitten hier an der Elbe hatten, aber auch die vielen kleineren Flüsse, die in Deutschland angesprungen sind, dass es nicht mehr nur mit technischem Hochwasserschutz geht, sondern dass wir einfach resiliente Landschaften brauchen. Das ist etwas, was mich extrem auch antriggert. Mit ihr sind wir später rund um das Dorf Lenzen unterwegs, im Gebiet der Elbe. All diese verschiedenen Landschaften gehören zum grünen Band. Bleiben wir also noch ein wenig bei Kai Frobel und fragen ihn, wie er heute darauf schaut. Da läuft auf einmal so ein 200 Meter breites grünes Band durch die Landschaft, das sehr abwechselnd mit Büschen, Bäumen, Hecken, fast parkähnlich strukturiert ist. Das ist schlicht und einfach auch schön. Und es ist eben nicht nur so ein Rückgrat für den Naturschutz in Deutschland, sondern es ist auch eine Erinnerungslandschaft. Also das heutige grüne Band, dieses Biotop, macht einfach uns allen deutlich, auch den Generationen nach der Wende, in welcher Dimension, 1400 Kilometer lang, 200 Meter breit, dieser unglaubliche Riss mal durch Deutschland ging. Das, was heute so selbstverständlich wächst und seit 35 Jahren wieder zusammenwächst, hat eine lange Geschichte. Nicht umsonst heißt es vom Todesstreifen zum Naturerbe. Wir nehmen Sie mit in heute wieder idyllische Natur, zu auch nachdenklichen Menschen mit dem Blick auf Vergangenes und Künftiges, auf Ost und West, auf Brüche und Umbrüche. Wir gehen der Frage nach, was ist seit 35 Jahren entstanden und wie blickt Kai Frobel heute darauf zurück? Denn selbstverständlich war das alles nicht. Auch nicht für ihn, der schon als Jugendlicher in der bayerischen Heimat an Grenzstreifen unterwegs war, um seltene Tiere und Pflanzen ausfindig zu machen. Manches, sagt er, hätte noch besser laufen können. Also es gab vor allen Dingen zwischen 1990 und 1993 große Verluste in dieser Biotopkette, wo im Regelfall westdeutsche Landwirte, die sich schnell ausgebreitet haben in die angrenzenden östlichen Gefilde. Oftmals illegal auch Biotopflächen innerhalb von Stunden umgeackert haben, die über 40 Jahre dort entstanden sind. Das waren etwa 2000 Hektar Biotopfläche, die damals verloren gingen am Grünen Band. Einer der größten Lebensraumverluste in Deutschland überhaupt in den letzten Jahrzehnten. Seit 30 Jahren kennt er das Auf und Ab, den Streit um Flächen, Böden und die Frage, sollten Waldbesitzer und Landwirte ihren Grund und Boden hergeben, damit darauf einfach Natur Natur sein kann? Viele konnten sich das früher nicht vorstellen, sagt Kai Frobel. Das hat sich allerdings gewandelt. Also das Verhältnis zur Landwirtschaft im und am Grünen Band, früher Konfrontation, jetzt Kooperation. Also gerade diese Pflege des Grünen Bandes, offenhalten, sehr naturnahe Wiesen zum Beispiel erhalten oder viele Beweidungsprojekte von Landwirten im Grünen Band, die zeigen, wir brauchen auch die Landwirte, um das ein Stück weit offen zu halten, den Charakter. Und von daher mittlerweile wirklich ein sehr, sehr gutes Verhältnis zu den Landwirten auch vor Ort. Der größte Teil des Grünen Bandes hat heute einen Schutzstatus, ist nationales Naturmonument. Es sind Naturschutzgebiete, Naturdenkmäler, eine Größenordnung von 98%, so Kai Frobel vom BUND. Der Naturschutz sei damit also gewährleistet. Doch wie ist es, dort zu leben? Was ist aus den Menschen geworden in ehemals Ost und West? Welche Spuren gibt es und wo sind die Narben, jene im Gedächtnis und jene in der Natur? Und was hat das alles mit dem Welterbe zu tun? Denn ab jetzt wird geprüft, ob das Grüne Band Kultur- und Naturwelterbe werden darf. Ein bisschen stolz ist Kai Frobel schon. Das Welterbe ist nochmal eine ganz andere Dimension und Größenordnung. Eine gemischte Welterbestätte, Natur- und Kultur. Welterbestätte wäre natürlich eine absolut herausragende Auszeichnung fürs Grüne Band, aber auch eine Aufwertung dieser ländlichen Regionen, durch die das Grüne Band läuft. Das Grüne Band verläuft nirgends durch einen Verdichtungsraum. Bei Lübeck wird man gerade so der Stadtrand erreicht. Ansonsten sind dies durchaus auch heute noch, sage ich mal, eher abgelegene Regionen. Und ein Prädikat Welterbe wäre natürlich auch für einen sanften Tourismus und für den Bekanntheitsgrad der Regionen an der ehemaligen innerdeutschen Grenze am heutigen Grünen Band eine Riesenchance für die Zukunft. Machen wir uns also auf den Weg und starten genau dort im Norden, wo Kai Frobel sagt, bei Lübeck wird gerade so der Stadtrand erreicht. Wakenitz und dann kommen wir auch gleich zum Ratzeburger See. Wir treffen Andreas Wagner, der seit 2013 im Grenzhus Besucher empfängt und das kleine, vielleicht auch eher unbekannte Museum dort leitet. Dort fahren wir hin, 28 Kilometer von Lübeck entfernt, einmal über die ehemalige Grenze nach Mecklenburg-Vorpommern. Viele Dörfer, die wir passieren, haben eine eigene Geschichte. Wir bewundern alte Gutshöfe und Andreas Wagner erklärt, welches Dorf bis 1937 zu einem Flickenteppich gehörte, durch einen Gebietsaustausch später nach Ost oder West kam. Das heißt, Schattin und Utecht, die gehörten zu Lübeck. Wir passieren den ehemaligen Schutzstreifen, dahinter ein Waldstück. Andreas Wagner zeigt, wo früher der Signalzaun begann, dass hier in der Nähe das Ostufer eines Flusses die Grenzlinie war. Und er zeigt auch, wie sich die Natur ihr Refugium zurückerobert hat im Biosphärenreservat Schalsee. Der Blick fällt auf den Ratzeburger See. Doch bevor wir zu einer Tour starten, stoppen wir vor dem kleinen Grenzhus im Ort Schlagsdorf. Jetzt stehen wir hier auf dem Parkplatz vor dem Grenzhus. Das ist ja ein Museum zur Geschichte einer deutschen Grenze und sind hier in diesem Dorf. Das war früher das Wohnhaus des Domänenpächters, das heißt, hier war ein landwirtschaftliches Gut. Und dann nach 1945 hat sich die Struktur natürlich sehr stark verändert durch die Bodenreform. Und durch Enteignungen. Andreas Wagner zeigt auf ein Nebengebäude. Diese Baracke war früher Bäuerliche Handelsgenossenschaft, dann später Raiffeisenbank und heute ist sie ein Motorradladen für Osträder. Ja? Also Simson und MZ sind ja so zwei Traditionsmarken, die hier groß in Mode gekommen sind. Heute treffen sich nicht nur Wanderer hier, auch Rad- und Motorradfahrer. Touristen, die das kleine Grenzmuseum erkunden wollen, ebenso wie Schulklassen der Region. Ja, aber das hat mit diesen unterschiedlichen Geschichten auch zu tun. Die Landwirtschaft, so erzählt Andreas Wagner, beschäftigt heute im Vergleich zu früher kaum mehr Menschen. Große Felder, das heißt große Technik und das heißt auch Interessenkonflikte. Man müsse viel miteinander reden, fügt er an, wenn sich alle wohlfühlen sollen im heutigen Biosphärenreservat und damit am Grünen Band hoch oben im Norden. Dass Andreas Wagner eines Tages in Lübeck wohnen und in Mecklenburg-Vorpommern arbeiten würde, hätte der gebürtige Dresdner auch nie gedacht. Das ist immer wieder so eine Frage. Ich habe letztens in Hamburg mit meiner Mutter gesessen und habe sie gefragt, sag mal, hast du dir das vorstellen können, dass wir mal im Westen im Kaffee sitzen in Hamburg und da Kaffee trinken? Sagt sie, nee, niemals hätte ich mir das vorstellen können vorher. Ja, das ist eben dann neue Perspektiven durch politischen Wandel. Ja. Seit knapp 10 Jahren führt er Gäste hier durch das Haus und durch die Geschichte der ehemaligen Grenze. Ein bisschen, erzählt er beim Laufen durch das Areal, sei es immer auch der Blick auf das eigene Leben, die eigene Biografie für ihn in der DDR und in der Zeit der politischen Wende. Wie habe ich mich damals verhalten zum Beispiel? Also solche Fragen, die kommen natürlich auch. Das ist dann auch manchmal Gespräch während Führungen, dass Leute fragen, wie war das bei Ihnen? Oder wie haben Sie die Grenzöffnung erlebt? Also solche Sachen kommen dann schon. Also der Bezug in die eigene Biografie. Aber zum anderen ist es immer auch wieder spannend zu erleben, wie unterschiedlich die Menschen diese Zeit sehen, auch welche Fragen sie haben. Deswegen macht mir dieser Beruf hier auch so viel Spaß. Das merkt man ihm an. Ein sportlicher, agiler, dynamischer Mensch, der auch gerne in der Natur ist und die Stille schätzt. Wir nehmen uns eine Tour vor, genau dorthin, wo früher die Grenze war. Auf dem ehemaligen Kolonnenweg und zum Lankower See. Entlang am Grünen Band. Viele Fragen kommen auf, mit jedem Schritt eine neue, so scheint es. Wie war das früher und wer lebt heute eigentlich hier? Nach der Öffnung des Sperrgebietes 1989 braucht es sozusagen ja noch mal eine Zeit auch der Umstrukturierung, aber es kommen jetzt neue Menschen hierher nach Schlagsdorf aus ganz anderen Gründen und aus ganz unterschiedlichen Regionen dieses vereinten Deutschlands. Und die kommen hierher, weil sie es hier gut finden, weil sie die Natur schätzen und nahe Wege zur Arbeit in Ratzeburg, Lübeck, Hamburg haben. Viele neue Häuser sind in den Dörfern entstanden und die Natur, sagt Andreas Wagner, die habe sich nicht nur erholt, sondern jetzt einen echten Lebensraum. Die Spuren aus der alten Zeit, die gibt es natürlich auch. Und hier sieht man auch so nochmal einen alten Grenzzaun, der damals dann abgebaut wurde von der Grenze 1989, um dann privat genutzt zu werden als Gartenzaun. Im Museum ist heute eine modern konzipierte Ausstellung über das Leben einst in Ost und West zu sehen. In den Außenanlagen ist eine ehemalige Grenzbefestigung rekonstruiert. Und von weitem sichtbar ist ein früherer Beobachtungsturm. Bevor wir in herrliche, idyllische Wälder abbiegen, noch eine Frage an den Historiker Andreas Wagner, ob es heute überhaupt genügend Interessenten gibt für das Thema Grenze und innerdeutsche Geschichte. Als ich begonnen habe hier 2013, haben alle gesagt, naja, Grenzen, das ist irgendwas Altes, das Altmodisches, brauchen wir vielleicht gar nicht mehr in Zukunft. Und nach 2015, da verändert sich das völlig, da bekommen Grenzen eine aktuelle Bedeutung. Viele Menschen sagen, wir brauchen Grenzen, wir brauchen Grenzsicherung, wir müssen kontrollieren, wir müssen gucken, wer kommt nach Deutschland. Also das sind irgendwie doch nochmal andere Perspektiven, die dann durch aktuelle Ereignisse in diese Gespräche auch kommen. Thank you. Wir laufen entlang des Kolonnenweges, streifen Waldwege, gehen an Feldern vorbei, eine herrliche Natur. Auf jeden Fall, die Vöge zwitschern und hier der Michower See ist ja auch so ein Rastgebiet für die Zugvögel. Das ist auch Jagdgebiet für den Seeadler, der hier benachbart in einem Waldgebiet seinen Horst hat. Etliche Kilometer legen wir zurück, blicken auf junge Birken und auf alte Bäume. Hier gibt es alte Bäume, die standen schon zu Grenzzeiten. Und wir sehen auch, dass hier die Grenzsoldaten Dinge reingeschnitzt haben in die Bäume. Sie waren natürlich auch in einem anderthalb Jahren Grundwehrdienst hier, sagen auf diese Entlassung fixiert. EK-Entlassungskandidaten haben sie das Jahr eingetragen. Man sieht es davon an dem Baum, glaube ich, EK-87. Da kann man das noch deutlich sehen. Also das sind so auch Spuren der Grenzgeschichte. Die sind jetzt natürlich schon sehr zugewachsen, aber sie sind immer noch deutlich in diesen Buchenbäumen auch zu sehen. Wenn ihnen langweilig war, haben sie hier geschnitzt und ihre Spuren hinterlassen. Es geht entlang des Kolonnenweges am Lankower See. Weiter nach Dechow, wo wir später einen langjährigen Bürgermeister treffen, um über geteilte und einst verlassene Dörfer zu sprechen. Doch zunächst der tiefere Blick in die Natur. Mein Name ist Mario Axel, ich bin Ranger hier im Biosphärenreservat Schalsee. Im beige-grünen Hemd steht er mit einem Kollegen neben uns im Wald. Vier Ranger gehören insgesamt zu seinem Team hier im großen Schutzgebiet. Und wir Ranger sehen uns als Mittler zwischen Mensch und Natur. Einerseits schützen wir die Natur vor den Menschen und seinen Einflüssen. Aber auch wir vermitteln die Natur den Menschen, bringen den Menschen die Natur nahe. Und das, was sich verändert hat. Wir stehen an einer kleinen Brücke. Hier an dieser Stelle, wo diese schöne Brücke jetzt steht, da war eben zu DDR-Zeiten eine große Rohrleitung drin. Wir befinden uns ja hier direkt auf dem Kolonnenweg, wo ehemals die Fahrzeuge der Grenztruppen langgefahren sind. Mario Axel hält kurz inne, erzählt vom Niedermoor am oberen Verlauf, vom Wasser und, dass es wichtig sei, das Wasser länger in der Landschaft zu halten. Immerhin, es gibt wieder Fischotter, aber auch Haselmäuse im Wald und es gibt die größeren Tiere. Manches sucht man aber auch vergeblich. Also Luchs, das ist eigentlich hier derzeit oder vielleicht auch nie gewesen, Luchsrevier, weiß ich nicht. Auf jeden Fall gibt es den hier schon seit mehreren hundert Jahren nicht. Aber Wolf ist natürlich auch hier ein Thema. In diesem Bereich, wo wir uns jetzt befinden, da natürlich noch nicht so intensiv. Wir haben immer mal Durchzügler, junge Wölfe, die von den Rudel weggebissen werden, die sich dann irgendwie auf ihrer Wanderschaft bewegen. Die sind hier auch zu Hause. Bei den Rangern gäbe es direkt zwei Wolfsbeauftragte. Die dann tatsächlich, wenn es zum Riss kommt, diese auch entsprechend untersucht, Genanalysen nimmt und letztendlich natürlich auch die Landwirtschaft und Landwirtschaftsbetriebe, die Bauern quasi, entsprechend berät. Der Wolf wird uns immer wieder begegnen bei diesen Touren am Grünen Band. Auch im Schiefergebirge in Thüringen ist er gesichtet worden und im Harz. Wir sind noch immer ganz oben im Norden unterwegs, in Mecklenburg-Vorpommern, zwischen Schwerin und Hamburg, im Biosphärenreservat Schalsee. Ja, die Weißblüte geht schon. Wenn Mario Axel und seine Kollegen hier mit Gästen, auch vielen Schülern unterwegs sind, wollen sie eins, auf den Fußabdruck des Menschen in der Natur aufmerksam machen. Sie setzen auf wissenschaftliche Grundlage, messen die Wasserpegel und schauen in einem Monitoring-Projekt, welche Arten es gibt oder welche es nicht mehr gibt. Wir machen aber auch landschaftspflegerische Arbeiten und schaffen dadurch Kleinstlebensräume, die den unterschiedlichsten Tierarten, ob das jetzt Insekten sind oder eben Vögel, aber auch zum Beispiel haben wir hier ein Monitoring, wo es um Haselmäuse geht. Und da ist es tatsächlich so, diese Haselmäuse in ihrer natürlichen Umgebung aufzufinden und nachzuspüren, es deutlich schwerer ist, als wenn man jetzt gezielte, häufig Kästen, wo die Haselmaus von hinten eben in diesen Kasten reinkommt. Und dann kann man das entsprechend so monitoren und sagen, jawohl, in diesem Bereich haben wir einen Nachweis an Haselmäusen oder nicht. Das Gleiche ist natürlich, wenn wir Fischotter nachweisen wollen in den unterschiedlichsten Gewässern, dass wir da auch entsprechende Möglichkeiten haben. Denn wenn man sich irgendwie ans Gewässer setzt und nach einem Fischotter Ausschau halten will, das kann manchmal lange dauern. Ne? Da haben wir verschiedene Möglichkeiten, wie man eben Fischotter nachweist, indem wir da verschiedene Punkte haben, die wir gezielt anlaufen, um da eben entsprechend nach Kot nachweisen bzw. Fraßresten des Fischotters bzw. auch das sogenannte Trittsiegel des Fischotters. Wenn wir das gefunden haben, dann können wir sagen, in diesem Bereich ist der Fischotter zu Hause. Wir laufen weiter. Andreas Wagner vom Grenzhus Schlagsdorf erzählt vom kleinen Dorf Lankow. Es wurde Mitte der 70er Jahre zerstört, dem Erdboden gleichgemacht, weil es dem Ausbau der Sperranlagen damals im Wege stand. Wir besuchen einen Grenz- und Erinnerungsstein. Und zuständig ist die Gemeinde Dechow. Und da laufen wir jetzt hin, gehen jetzt quasi von der Grenzlinie und vom grünen Band etwas in das Landesinnere, in das Dorf Dechow. Und sind zwar immer noch im DDR-Grenzsperrgebiet, sozusagen im ehemaligen, aber wir gehen jetzt sozusagen in das Landesinnere auch nochmal durch ein Waldgebiet. Vorbei an einem ruhigen See, dickem Wurzelwerk der hohen Bäume und treffen Udo Wachtel. Ich bin aus Dechow, hier in Nordwestmecklenburg. Er ist ehrenamtlich Bürgermeister, war früher Lehrer für deutsche Sprache und oft im Ausland unterwegs, bis nach China. Und nun lebt er hier, wo schon seine Großeltern gewohnt haben. Wir fragen ihn, was hat sich verändert nach 35 Jahren deutsch-deutscher Geschichte? Dass im Grunde genommen die Menschen sich wieder verändert haben. Das grüne Band ist ja aus meiner Sicht etwas Verbindendes, wie ein Band immer sein soll. Die Neugierde der Wanderer, die hier auf dem grünen Band entlangkommen und auch hier im Dorf dann übernachten zum Beispiel, die ist unbenommen. Im Gegenteil, also die hat wirklich zugenommen. Die Wanderer sind tatsächlich erstaunt, wie schön es auf diesem ganzen Weg auch ist. Sachen, die man ja nie gekannt hat, die man nie gesehen hat, vieles, wie unberührt die Natur ist und dass man dieses grüne Band auch erlebbar macht, dass man eben nicht nur an die Natur auf der einen Seite erinnert, sondern eben auch an das Geschichtliche. Er denkt kurz nach und weiß, ganz so reibungslos war das nicht und ist es bis heute nicht. Aber man muss schon sagen, dass die Menschen rechts und links des Bandes wahrscheinlich auch durch gesellschaftliche Veränderungen sich auch verändert haben. Aggressiver geworden sind, teils auch verbal radikaler geworden sind. Das merkt man natürlich auch. Vor allem in der Kommunalpolitik, auch wenn er mit seinem Gemeinderat sehr zufrieden sei. Sonst würde er den ehrenamtlichen Job als Bürgermeister auch nicht mehr mögen. Wir fragen ihn nach der Geschichte dieser Region. Im Grunde genommen, wenn man die Zeit zurückdreht bis zum November 1945, sitzen wir hier im Westen, im Herzogtum Lauenburg, weil der Ort wie andere auch zum Herzogtum Lauenburg, also heute Schleswig-Holstein, gehörte. Und weil die Grenze zwischen der sowjetischen Besatzungsmacht und den Briten, sagen wir mal so, kurvenreich verlief. Menschen wurden regelrecht ausgetauscht, erzählt Udo Wachtel. Mitte November war das, im Jahr 1945. Dechow wurde der sowjetischen Besatzungszone zugeschlagen. Nur 3 Familien blieben, alle anderen gingen mit den vormals britischen Besatzern nach Westen. Und dann war Dechow quasi Ende November 1945 leer. Die Häuser waren leer. Und knapp 14 Tage später kamen Familien, ebenfalls Flüchtlinge, wenn man so will, Umsiedler hießen sie ja in der DDR, sie hießen ja nicht Flüchtlinge, aus anderen Gebieten, aus dem Sudetengebiet, aus Hinterpommern, aus Siebenbürgen. Und sie kamen hier, die ersten, am 10. Dezember 1945 nach Dechow, aus dem Sudetengebiet, so unter anderem auch ein Teil meiner Familie. Und sie fanden ein leeres Dorf vor. Das ist das, was wir als Kinder immer gehört hatten. Keine Fenster, keine Türen, keine Elektrik. Selbst der Misthaufen war abgefahren worden. Und nach der Wende haben wir uns ja im Dorf viel intensiver mit dieser Geschichte auch beschäftigt, weil das immer so ein weißer Flecken auch war. Niemand habe in den 1940er und 50er Jahren damit gerechnet, dass 1961 die Mauer gebaut wird, erzählt Udo Wachtel. Wir laufen durch den Ort, er zeigt das Gemeinschafts- und Vereinshaus und erzählt, wie die Menschen, egal wo sie herkamen, aus Ost und West Kontakt gehalten haben. Zurück zu Andreas Wagner vom Grenzhus in Schlagsdorf, der all diese Geschichten auch kennt und damit, wenn man so will, das Vermächtnis dieses grünen Bandes. Was macht es für ihn aus? Als Historiker würde er eigentlich immer zurückschauen, erzählt er, aber die Natur lehre uns Gelassenheit und das nach vorne schauen. Ich glaube, dass wir die Vergangenheit brauchen, um eine Sensibilität zu entwickeln für Dinge, die antidemokratisch, menschenrechtsfeindlich sind. Aber die Geschichte hilft uns nicht dabei, die Gegenwartsprobleme zu lösen. Die sind neue Probleme und da müssen wir uns denen stellen und dafür Lösungen finden. Aber sozusagen die Geschichte, der Rückblick ist, Sensibilität zu entwickeln für Fragestellungen und auch den Wert von Demokratie vielleicht zu erkennen und auch zu festigen. Das ist das, was wir durch Geschichte machen können. Aber ansonsten müssen wir uns der Gegenwart stellen. Und der Wandel zeigt eben aber auch, dass Dinge sich verändern können. Also ich habe es ja selbst erlebt. Ich habe mir bis 1989 nicht vorstellen können, dass es mal ein einheitliches Deutschland gibt, dass die Grenze fällt oder dass die DDR nicht mehr sein wird. Das habe ich mir nicht vorstellen können. Ich weiß eben jetzt, wie schnell sich Dinge auch verändern können und dass Veränderungen möglich sind, auch zu einem Guten und Besseren. Das ist etwas, was uns vielleicht manchmal in der Gegenwart schwer vorstellbar ist. Aber dieser Ausblick, Dinge können sich auch positiv entwickeln, das ist etwas, das habe ich aus meiner Geschichte mitgenommen. Weiter geht die Reise entlang des grünen Bandes gen Süden. Es ist die Landschaft zwischen Ostsee und Elbe. Denn das grüne Band ist Deutschlands größter länderübergreifender Biotopverbund. Allein in Mecklenburg-Vorpommern führt es 157 Kilometer entlang der ehemaligen innerdeutschen Grenze vom Priwall an der Ostsee bis in die Niederungen der Elbe mit den Landesgrenzen zu Schleswig-Holstein und Niedersachsen. Unsere nächste Station ist Lauenburg, die südlichste Stadt Schleswig-Holsteins. Dort lebt Heinz Klöser. Auch er ist ein Experte für Landschafts- und Naturschutz. Von Haus aus Meeresbiologe aus Bremen. Seit vielen Jahren setzt er sich für das Grüne Band ein. Ganz konkret für die Quervernetzung am Fluss Delvenau, ein Projekt des BUND. Sich selbst überlassen, das ist heute also im Prinzip eine wunderbare Wildnisfläche. Ihm geht es darum, Wasserkanäle zu schaffen, damit andere wertvolle Gebiete vernetzt werden. Bis hin zur Elbe, einem großen Naturschutzgebiet. Bis an den Elbedeich. Und hier ist im Prinzip die schmalste Stelle. Hier sieht man diese Flussschlinge und das ist die Delvenau. Und das ist die Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Wir stehen jetzt auf der schleswig-holsteinischen Seite. Wir stehen am Fluss, einem geteilten Fluss. Es gibt eine obere und untere Delvenau. Und für Heinz Klöser beginnt genau hier das Projekt. Das Quervernetzungsprojekt, der Teil, der hier stattfindet, zielt darauf ab, die Delvenau wieder zusammenzubinden. Wenn man grüne Landschaften haben will, so sagt er, braucht es eben Wasser. Und hier ist der untere Teil von den Gewässern abgeschnitten. Flüsse als Grenzen, auch das lernt man hier, sind nochmals eine eigene Geschichte. Dass Heinz Klöser in seinem Berufsleben und auch jetzt im Ruhestand nicht die Tiefen der Meere, sondern die Gewässer der Delvenau zu seinem Thema macht, hätte der gebürtige Bremer früher auch nicht gedacht. Jetzt steht er zwischen üppigen Wiesen, blickt auf den gewundenen Flussverlauf und erzählt von den blühenden Kirschbäumen im Frühjahr. Dann hat man hier eine idyllische Landschaft, wie es selten eine in Deutschland gibt. Die Vorstellung, dass das mal die Grenze war mit Stacheldraht und Wachtürmen und schussbereiten Wachtposten mit Hunden und allem. Das ist so absurd, wenn man das heutige Bild sieht, dass gerade deswegen mir immer bewusst wird, was für ein Wahnsinn eigentlich diese ganzen Grenzziehungen und Feindschaften sind. Wir bewundern noch immer die Flusslandschaft, aber Heinz Klöser aus Lauenburg erklärt auch, was es ihm und anderen manchmal so schwer macht, Naturschutz voranzubringen am Grünen Band, in dem Fall an der Delvenau in Schleswig-Holstein. Die Realität ist leider, es stehen hier große Flächen unter Naturschutz, aber selbst im Naturschutzgebiet darf man weiter im Süden noch Maisäcker betreiben. Davon ist er nicht begeistert und erzählt von einem Kiessee, vom Wasserproblem und den Stufen, denn die Delvenau ist die Landesgrenze zwischen Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein. Und das heißt, es war die Grenze zwischen NATO und Warschauer Pakt. Und diese Grenze biegt dann aber hier so auf mittlerer Höhe vom Kiessee nach Osten ab. Auf der mecklenburgischen Seite gehört hier dann auch alles zum Biosphärenreservat Schalsee-Elbe. Und wir sind uns alle einig, dass der Kolonnenweg hier eben im Prinzip als eine Art langgezogenes Feldgehölz erhalten bleiben soll, weil es ist einfach zu hochwertig. Dabei war es anfangs ein schwerer Start. Ich habe am Anfang, das war Teil des Projektes, mich tatsächlich durch diesen Kolonnenweg durchgeprügelt, muss man fast sagen. Was sich jetzt entwickelt hat, sei wertvoll, sagt er, denn das Wiedervernässen der Böden bedeutet, das Torfmoor kann sich weiterentwickeln und das sei ein großer Pluspunkt. Also schon alleine wegen des Klimawandels, weil Torf die beste Speicherung von CO2 darstellt und die Pflanzen, die den Torf bilden, eben das CO2 aus der Atmosphäre holen können. Deswegen müssten solche Flächen vorrangig, gerade aus Klimaschutzgründen, wieder vernässt werden, aber eben auch aus ökologischen Gründen, weil diese Niedermoore sehr artenreich waren und davon ist leider nicht so viel, trotz aller Idylle, die diese Landschaft jetzt bietet. Aber vom Artenreichtum, den das Niedermoor mal früher gehabt hat, ist nicht so furchtbar viel übrig. Es gibt also noch viel zu tun, auch hier am Grünen Band. Wer Artenreichtum möchte, muss auch die Voraussetzungen schaffen, so die Botschaft, nicht nur von Heinz Klöser. Was ihn an diesem Grünen Band heute beeindruckt, an der Geschichte von Ost und West und auch dem Zusammenwachsen der Natur, vom Todesstreifen zu einer Lebenslinie, das erklärt er so. Hier kann man immer noch mal zur Besinnung kommen und sehen, wie viel schöner das ist, wenn man doch sich miteinander verträgt. Und das ist auch einer der Wirkungen vom Grünen Band. Das Grüne Band ist also jetzt hier von dem Fluss bis da hinten, wo die Bäume stehen. Die Bäume stehen genau auf dem Kolonnenweg, der ist hier nämlich zugewachsen. Wir haben jedes Jahr immer das Problem, dass hier Menschen ankommen, die möchten gerne den Kolonnenweg von Anfang bis Ende. Das heißt von irgendwo, die meisten fangen eben, da hinten rennt ein Fuchs übrigens. Die meisten fangen an diesem Dreiländereck Tschechien, Deutschland, Bayern an und wollen dann bis zur Ostsee kommen und bis zur Elbe geht alles gut. Und dann kommen sie bei uns an und bei uns ist der Kolonnenweg völlig zugewachsen. Auch das gibt es also am Grünen Band. Nicht überall kommt man durch, muss Umwege in Kauf nehmen und nicht alle mögen es, auf einem festen, alten Betonplattenweg, dem Kolonnenweg, stundenlang zu laufen. Wir bewundern nochmals mit dem geübten Auge von Heinz Klöser Blumen und Insekten, die neu entstandene Wildnis am Rande oder im Kern der Schutzgebiete. Und überlegen auch, was hier in einigen Jahrzehnten entstehen könnte, jetzt im Klimawandel. Vielleicht siedeln sich etliche neue Arten an, man weiß es nicht, so der Experte. Vieles würde sich gerade vom Süden in den Norden verlagern. Er sei dafür, die Dinge in der Natur positiv zu begleiten. Und das Grüne Band sei eben auch ein Korridor, nicht nur entlang der ehemals deutsch-deutschen Grenze. Wir bleiben noch ein wenig entlang der Elbe am Grünen Band. Die nächste Station führt nach Lenzen, einem kleinen Ort. Früher war hier Grenzgebiet. Wie man hier lebte, zwischen Hitzacker auf der einen, der westlichen, und Wittenberge auf der östlichen Seite. Mein Name ist Erika Otto. Ich bin hier in Lenzen 1948 geboren und bin immer noch hier. Und trotz aller Widrigkeiten liebe ich meine Stadt. Und deshalb bin ich auch dazu gekommen, Stadtführungen hier in Lenzen zu machen. Erzähle von 1945 bis jetzt oder eben ganz früh, eben wie es nach der Sklavenzeit war, mache ich gerne und tausche mich mit den Leuten aus. Freue mich. Die meisten sagen, oh, das macht ja Spaß, mit ihnen zu laufen. Sie wissen ja eben vieles und man merkt ihnen an, dass sie es gerne tun. Erika Otto ist eine optimistische, couragierte Frau, längst schon in Rente. Die Freude, mit Menschen zu arbeiten und sich für andere zu interessieren, erzählt ihr offener Blick. Lenzen, sagt sie, ist wie ein Wanderer zwischen den Bundesländern. Das ist Brandenburg. Wir waren zwischenzeitlich ja eine ganze Weile Mecklenburg-Vorpommern auch. Wir sind seit 1992 oder sowas wieder Brandenburg. Ich bin geboren in der Westprignitz, gehörte auch schon zu Brandenburg. Und wenn wir auf 1945 zurückgehen, gab es die Burg natürlich schon. Der Burgturm, der älteste Teil aus dem 11. Jahrhundert schon. Wir laufen durch den kleinen Ort Lenzen, vorbei an alten, kleinen Gebäuden. Manche stehen leer. An einer wunderschönen Backsteinkirche mitten im Ort, hinein in stille Gassen und vorbei an manch einer grauen Fassade. Erika Otto. Und dann kam die schlimme Zeit, dass eben wir im Grenzgebiet waren. Wir waren plötzlich an der Grenze. Die Elbe war die Grenze, auf der einen Seite die Russen, auf der anderen die Amerikaner und wir dazwischen als Lenzner. Sie erzählt von einer wechselvollen Geschichte. Wer nach 1945 politisch nicht passte, musste den Ort verlassen. Bei Nacht und Nebel stand dann ein LKW da morgens um 6. Es wurde geklopft und die Familien, es waren mehrere, mussten raus. Innerhalb von ein paar Stunden dann die Stadt Lenzen verlassen. Und deshalb standen auch schon damals 61 und 52 Häuser leer. Die sind von Lenzlern bezogen worden, die sind verstaatlicht worden. Und nach der Wende haben die Eigentümer sich zurückgemeldet und wollten dann ihre Immobilien wiederhaben. So, und dann ging die Streiterei zwischen den Erben wahrscheinlich los. Und deshalb stehen hier manche Häuser leer. Leider, ne? Sieht man das auch so weit. Oft werde sie gefragt, ob denn früher in der DDR aus ihrer Sicht alles besser war. Man hat gerne gefeiert. Irgendwie war die Nachbarschaft, es wurde groß gehalten. Ich weiß noch, man hat gewusst, der Nachbar hat seinen Schlüssel unter der Matte oder oben über der Tür. Wenn man zum Beispiel ein Brot mitgebracht hat, hatte jeder die Tür aufgeschlossen und hat es reingelegt. Also das ging alles wunderbar. Aber man fühlte sich nachher doch, je älter wir wurden und unsere Kinder größer wurden, eingesperrt hier. Und da nützte auch kein Sperrzonenzuschlag, den wir hatten hier im Sperrgebiet. Oder mal eine Apfelsinenlieferung oder Bananen, das hat nichts genützt. Also wir fühlten uns schon doch eingesperrt. Nach 1972 war der kleine Grenzverkehr möglich, dann durften die von der anderen Seite hierher kommen auch. Sie zeigt gleich hinter dem Dorf auf eine kleine Holzbrücke. Hinter dieser Holzbrücke ist die Löcknitz in Richtung Elbe. Da waren schon die ersten Stacheldrähte, da durfte man nicht rüber, weil man ja dann in Richtung hätte Elbe gehen können. Und später wurden auch noch 1900, ich sag mal so, ich glaube in den 60er, Ende der 60er Jahre, wurden dann auch noch Minen gelegt. Und die Begrenzung wurde fester gemacht irgendwie, also durchbruchsicherer gemacht auch. Ne? Also man durfte einfach hier nicht durch. Es hieß, es gibt keine Minen, aber wir Lenzner haben das natürlich gehört, wenn immer mal eine Mine hochging. Es trat mal ein Wildtier drauf, eine Kuh vielleicht auch oder sogar ein Mensch. Also ich kenne einen, der hier auch auf eine Mine getreten ist, der abhauen wollte, wie wir gesagt haben auch. Ne? Ein Mann, der zwar überlebt hat, doch einen hohen Preis zahlte. Er verlor ein Bein. Der kleine Ort Lenzen, früher Grenzgebiet, heute gibt es hier ein Besucherzentrum des BUND mit vielen Bildungsangeboten. Radtouristen kommen hierher, Familien und Schulklassen und ein besonderes Hotel gibt es hier auch. Eines der wenigen rein veganen Häuser, weil man mit diesem Konzept eben auch einen Beitrag leisten möchte zum nachhaltigen Tourismus. Wir treffen Maike Kleinwächter, die sich um den Deichrückbau kümmert und Menschen dafür sensibilisieren möchte, dass Auenlandschaften ein echter Gewinn sind. Mit ihr spazieren wir zu ihrem Lieblingsplatz. Wir fahren mit einem modernen Boot, der Smüster Elf, leise über die Elbe, beobachten Vögel und bewegen uns in einer idyllischen Wasserlandschaft. Dort, wo die Grenze eben auch ihre Spuren hinterlassen hat. Wenn sich die Dunkelheit so langsam über dem Deich und der Wasserlandschaft ausbreitet, die Stimmen der Natur anders werden, dann ist das für viele, die hier leben, ein besonderer Moment. Auch für Maike Kleinwächter. Es ist ja hier schon mein Lieblingsplatz und das zu jeder Jahreszeit, also die Elbe auch im Wandel. Und das settelt mich hier, weil mal abgesehen von allen Problemen, die im wahrsten Sinne des Wortes unter der Oberfläche oder rechts und links zu finden sind, ist es aber auch diese Schönheit der Landschaft, die ein großer Motivator ist, einfach voranzuschreiten mit den Zielen des Naturschutzes auch. Und hinter mir, wenn ich mich umdrehe, habe ich eben das Gebiet der Deichrückverlegung, das für mich auch für so vieles steht. Denn Flüsse, sagt sie, sind dynamische Orte. Veränderungen seien hier enorm, auch das Zurückkehren der Arten. Das ist wirklich toll und sehr mutmachend auch zu sehen, also dass wir Dinge auch wieder zurückdrehen können und mal Schönheit und auch eben diese friedvolle Landschaft wieder entstehen kann. Hochwasserschutz und Wassermangel sind große Themen der Region und das Arbeitsgebiet von Maike Kleinwächter. Da ich regelmäßig den Fluss überquere und von einem Bundesland über ein weiteres in ein drittes fahre, ist es für mich wie ein Geschenk, auch tatsächlich verschiedene Lebenswirklichkeiten auch mitunter mitzubekommen und den Austausch einfach auch zwischen Ost und West zu befördern. Heute lebt sie im kleinen Ort Lenzen. Die Region kennt sie seit mehr als 20 Jahren. Im Studium, mit dem Blick aus der westlichen Perspektive, jetzt ist es umgekehrt, erzählt sie. Und dass sie oft Freunde und Nachbarn ermutigen würde, Ressentiments beiseite zu legen und sich für die andere Seite mehr zu interessieren. Ganz wie sie es als Wissenschaftlerin handhabt. Dialog und Austausch ist etwas, was mich als Naturwissenschaftlerin gerade hier in diesem Job total bereichert hat. Wir spazieren am Deich. Ein leichter Wind bläst uns entgegen. Auf der einen Seite das Wasser, auf der anderen neu gewonnenes Land. Wiesen und Flächen, die beweidet werden. Musik Einer der beliebtesten Radwege führt hier entlang, der Vierländer-Grenzradweg. Zwischen Sachsen-Anhalt, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Niedersachsen. Mehrmals wird auf dieser Strecke das Grüne Band gekreuzt, unter anderem auch das UNESCO-Biosphärenreservat Flusslandschaft Elbe. Und man kann den natürlich auch gehen, 700 Kilometer in Deutschland bis runter an die Küste, sogar dann noch weiter. Etappe 3 des Vierländer-Grenzradweges ist die Strecke zwischen dem Arendsee und Lenzen. 27 Kilometer lang, die landschaftlich vielseitigste des gesamten Radweges. Auf niedersächsischer Seite kann man das Grenzlandmuseum Schnakenburg besichtigen, fährt an den Auenlandschaften vorbei und schließlich mit der Elbfähre nach Brandenburg. Maike Kleinwächter vom BUND-Besucherzentrum kennt die Schönheit, aber auch das Fragile dieser Natur an der Elbe. Im Frühjahr gab es zu wenig Wasser hier. Ein Jahr zuvor war ein gigantisches Hochwasser. Doch nicht nur die unterschiedlichen Wassermengen sind herausfordernd. Die Elbe, ich meine, das fließt ja schnell und insofern verzeiht es auch schnell. Das ist aber nicht mit den Sedimenten so. Die Sedimente haben ein langes Gedächtnis für das, wie wir in der Landschaft gehandelt haben. Und die Elbe bewahrt schon, dass wir sehr viele Schwermetalle, Dioxine und so weiter eingebracht haben. Und wir leben jetzt an vielen Flüssen, nicht nur an der Elbe, aber eben auch hier schon in einem Großversuch und schauen, wie lange es braucht, bis diese Schwermetalle sich möglicherweise wieder abbauen. Viele länderübergreifende Projekte könnten noch effektiver und besser abgestimmt werden, sagen Naturschützer. Zum Beispiel, wenn es um Daten beim Kartieren geht. Wir haben gerade den aktuellen Hochwasserschutzdeich verlassen und sind jetzt auf dem sogenannten Altdeich. Maike Kleinwächter erzählt, wie schwierig es ist, Landschaft, Nutzung und den Schutz gemeinsam zu denken. Früher habe der Deich das Land geschützt. Das heißt, die Elbe hat sich im Querschnitt hier an der Stelle verengt und hat auch noch eine Kurve gehabt. Das heißt, bei jedem Hochwasser prallte das Wasser völlig auf den Deich. Und wir haben früher jedenfalls auch Eisgang gehabt auf der Elbe. Und dann kann man sich vorstellen, wenn da Hochwasser und Eisgang zusammengekommen sind, wie das hier gegen den Deich geschrapelt war. Ein neuer Deich, der in gerader Linie weitergeht, das war die Idee. Und schlitzen den Altdeich, um dann Aue zu gewinnen, dem Fluss hier mehr Raum zu geben, mehr Platz zu geben. Das ist dann das, was wir nur sogenannte Deichrückverlegung nennen. In der Senke vor uns Weideland, Grünland, Bäume wurden gepflanzt. Ein kleiner Auwald ist zu sehen. Der Wind pfeift uns um die Nase. Also wir haben in ganz Deutschland von unseren Auwäldern nur noch 1%. Und auch an der Elbe, wenn wir uns umschauen, sehen wir ja nur noch so Relikte. Das heißt, wir haben diese Fläche genutzt, um tatsächlich Auwald hier wieder zu entwickeln. Wir haben auch Flutrinnen angebunden, das Grünland weiterentwickelt. Und jetzt sind wir an der Stelle, dass wir diese Fläche sich selbst überlassen oder der Dynamik der Elbe. Es gibt noch viel zu tun, um Lebensräume zu erhalten oder eben neue zu schaffen, sagt Maike Kleinwächter aus Lenzen. Oft ist sie mit Menschen im Gespräch, führt Besuchergruppen, sensibilisiert für Arten- und Naturschutz und die Verantwortung des Menschen. Was geht ihr durch den Kopf, wenn sie hier am Deich entlang spaziert? Und was bedeutet ihr das Grüne Band? Denn vieles hat sich hier zum Guten gewandelt. Am ehemaligen Todesstreifen. Dass daraus dann aber der Nährboden entstanden ist, dass wir jetzt eine Lebenslinie da haben, wo eben Arten wirklich Refugien finden, die woanders kaum noch da sind. Das ist auch der einzige Biotopverbund ist wirklich, den wir in Deutschland durchgehend haben. Das hat für mich so als Idee oder ist in ihrer Ausprägung schon auch echt sehr, sehr, sehr besonders. Es gibt mir auch Hoffnung, dass aus furchtbaren Dingen, die wir Menschen so erschaffen, auch tatsächlich am Ende doch irgendwas Positives daraus entstehen kann. kann oder die Kraft da ist, etwas daraus entstehen zu lassen. Denn ich bin davon überzeugt, dass wir als Menschen intakte, heile Landschaften wirklich auch brauchen, damit wir selber weiter existieren können. Auch wenn wir dann manchmal, ich weiß nicht, als Spielverderberinnen angesehen werden oder ja, als diejenigen, die den Menschen sozusagen in die Suppe spucken möchten bei all dem, was sie sonst noch so tun, weil wir den mahnenden Zeigefinger oder sowas heben. Das möchte ich gar nicht. Und auch deswegen ist dieser Ort so toll, weil hier kann man Menschen ohne viel Worte erklären oder spüren lassen. Das ist ja noch viel schöner, anstatt was zu erklären, spüren lassen, was das mit einen macht und warum es eben auch so wichtig ist, dass es solche Landschaften noch gibt. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. Ein Uhr, die Nachrichten. Das Gespräch zwischen US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin im US-Bundesstaat Alaska ist beendet. Beide Staatschefs treten in diesen Minuten vor die Presse. Es war das erste persönliche Aufeinandertreffen seit der russischen Invasion in der Ukraine im Februar 2022. Von Seiten der russischen Delegation hieß es russischen Medien zufolge, das Treffen sei sehr gut verlaufen. Neben Trump hatten für die USA Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff teilgenommen. Putin wurde von seinem Außenminister Lavrov und dem außenpolitischen Berater Ushakov begleitet. Zu dessen Aufgaben gehört es, die russisch-amerikanischen Beziehungen nach jahrelanger Funkstille zwischen Moskau und Washington wieder zu verbessern. Trump hatte vorab betont, keine Entscheidungen ohne die Ukraine zu treffen, sowie ein Dreiertreffen mit Präsident Zelensky anzustreben. Dieser forderte in seiner abendlichen Videobotschaft erneut ein Ende des Krieges. Die israelische Armee rückt nach eigenen Angaben in Gaza-Stadt vor. In den vergangenen Tagen seien Verbände im Viertel Zeitun im Einsatz gewesen, teilten die Streitkräfte mit. Man habe Terroristen getötet und terroristische Infrastruktur über und unter der Erde zerstört. Das Militär will die Stadt Gaza und die im Zentrum des Gazastreifens liegenden Flüchtlingslager einnehmen. Im nördlichen Gazastreifen verschloss die israelische Armee einen rund 7 Kilometer langen Tunnel der Hamas mit Beton. Die militant-islamistische Palästinenserorganisation hat über Jahre hinweg ein weit verzweigtes unterirdisches Netzwerk geschaffen. Die Tunnel werden zur Bewegung von Kämpfern und zur Lagerung von Waffen genutzt. Sie sind verbunden mit Bunkern, die als Kommandozentralen und Rückzugsorte für die Hamas-Führung dienen. In einigen der Tunnel werden israelische Geiseln vermutet. Der libanesische Ministerpräsident Salam hat Drohungen von Hisbollah-Chef Qassem als inakzeptabel bezeichnet. Sie kämen der Ankündigung eines Bürgerkriegs gleich, schrieb Salam auf der Plattform X. Qassem hatte sich zur geplanten Entwaffnung seiner Miliz geäußert und gesagt, man werde den Widerstand nicht aufgeben, solange die israelische Aggression weitergehe. Zudem warf er Salam vor, einen israelisch-amerikanischen Befehl auszuführen. In der vergangenen Woche hatte das Kabinett in Beirut einen Plan beschlossen, wonach die libanesische Armee die Hisbollah bis Jahresende entwaffnen soll. Die mit dem Iran verbündete Miliz gilt trotz gezielter israelischer Tötungen von Kommandeuren und der Zerstörung eines Großteils ihres Arsenals weiterhin als einflussreich. In Pakistan und Indien sind durch Sturzfluten und Erdrutsche infolge starker Regenfälle mindestens 280 Menschen ums Leben gekommen. Wie die Nachrichtenagentur AFP unter Verweis auf die Behörden schreibt, gibt es im Norden Pakistans mehr als 200 Todesopfer. Der Katastrophenschutz im Nachbarland Indien meldete unterdessen mindestens 60 Tote im indischen Teil der Region Kaschmir. Rettungskräfte brachten rund 1600 Menschen aus Bergregionen in beiden Ländern in Sicherheit. Bei einem Zugunglück im Süden Dänemarks ist ein Mensch ums Leben gekommen. Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt, als ein Schnellzug mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstieß. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjandrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Zug stieß demnach an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei seien mindestens 2 Waggons entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens waren 95 Menschen an Bord. Die deutschen Hockeyfrauen haben bei der EM in Mönchengladbach das Finale erreicht. Das Team vom Bundestrainer Jannike Schobmann bezwang Belgien in der Vorschlussrunde mit 3:2 im Shootout. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Gegner im Finale am Sonntag sind die Niederlande. Das Wetter. Nachts im Süden und Südosten örtlich Schauer und teils heftige Gewitter, sonst trocken. Später von Norden und Nordwesten her bis zur Mitte ausbreitend, teils hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte 21 bis 14 Grad. Am Tag in der Nordhälfte zunächst Hochnebel, später locker bewölkt. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern. Temperaturen im Norden bis 25, sonst bis 31 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die zweite Stunde von Vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Eine lange Nacht über das grüne Band an der deutsch-deutschen Grenze. Eine Sendung von Blanka Weber. Wir folgen dem grünen Band von Nord nach Süd. Wir sind noch immer an der Elbe, im kleinen, eher unbekannten Ort Lenzen in Brandenburg. Später geht es zum Drömling nach Sachsen-Anhalt, aber auch zu Grenzorten und ehemaligen Grenzübergängen, wie jenem größten Abfertigungspunkt für Transitverkehr, Marienborn. Auch den Harz, die Rhön und den bayerischen Teil des grünen Bandes wollen wir dann in Stunde 3 besuchen. Los geht es also in Lenzen, im Landkreis Prignitz in Brandenburg. Eine Region, die vom Wasser geprägt ist, von der Elbe und dem großen Thema Deichbau. Naturrückgewinnung. Das wünscht sich auch Sonja Biewer. Sie ist Geografin, stammt aus Rheinland-Pfalz und arbeitet derzeit oft mit Schülergruppen und vielen anderen Gästen hier in der Region. Auch sie ist vom BUND-Besucherzentrum in Lenzen. Die Wände haben insgesamt 3 Meter. Wir besuchen mit ihr die alte Burganlage, die sich auf dem Gelände befindet, und die Ausstellung im Burgturm. Und es ist eigentlich ziemlich eindrücklich, also gerade an der Stelle kann man dann auch sehen, wie früher. Über Pflanzen, Tiere, Artenschutz und die Region kann man dort viel erfahren. Übergang in den Burgturm wieder hinein. Wir steigen den Turm hinauf, genießen die Aussicht von oben. Nicht nur für Sonja Biewer ein besonderer Ort. Die Burg Lenzen ist zum einen natürlich interessanter geschichtlicher Ort. Hier war früher eine Slawenburg, dann war es ein Amtssitz und jetzt ist es eben ein Besucherzentrum, in dem Gäste kommen und etwas über die Naturlandschaft erfahren können und die Flusslandschaft Elbe mitten im Biosphärenreservat. Und auf der anderen Seite ist die Region an sich halt eine unglaublich naturnahe Landschaft, in der man einen der naturnahsten Flüsse Mitteleuropas noch erleben kann und eben auch sehr viel über die Geschichte, über die Natur erfahren kann. Und eben über das, was der Mensch bewirken kann. Ich finde es schwierig. Die Ökosysteme haben ja eine Bedeutung für uns Menschen. Sie dienen uns ja eigentlich, indem sie zum Beispiel Wasser reinigen oder dafür sorgen, dass sie ein natürlicher Hochwasserschutz ist. Und ich glaube, wir haben halt im Laufe der Zeit die Ökosysteme sehr stark scheinbar an unsere Bedürfnisse angepasst, weil wir sie vielleicht schiffbar machen wollten oder weil wir vielleicht die Flächen für Landwirtschaft nutzen wollten und haben damit vielleicht auch vergessen, dass wir dadurch andere Leistungen, die uns die Flussaue und die Flusslandschaft bietet, dann nicht mehr so haben können in der Form, in der wir sie eigentlich brauchen. Vieles könnte und müsste noch besser gemanagt werden, wenn der Mensch die Natur als Lebensbasis langfristig erhalten will. Also ich wünsche mir eigentlich einen Austausch zwischen den verschiedenen Interessen, die am Fluss da sind, und dass man einfach zu einer gemeinsamen Lösung kommt, um die Flusslandschaft nochmal so zu gestalten und weiterzuentwickeln, dass sie eigentlich der Gemeinschaft und allen so gut wie möglich dient. Das möchte auch Jonas Mock. Er führt mit seinem Team ein kleines Hotel in der Burg und in einem alten, restaurierten, ehemaligen Schulhaus von Lenzen. Mitten in der strukturschwachen Region, eines der wenigen und rein veganen Hotels. Ahead ist der Name und der sei auch Programm, sagt der Hotelmanager in Jeans und T-Shirt. Er zeigt die Anlage. Das ist 5 Hektar, so ein 5 Hektar großer Burggarten mit sehr viel zu entdecken. Ganz hinten gibt es eine Streuobstwiese, dann gibt es ein Teilchen, fließt die Löcknitz, also Nebenfluss von der Elbe. Hier ein kleiner Rosengarten. Sehr viel von dem Garten ist aber auch naturbelassen. Das heißt, ganz bewusst überlässt man eben gewisse Flächen der Natur und den Tieren. Wieder andere Sachen werden für die Tiere extra vorbereitet, sodass auch Amphibien, Insekten, Vögel dort Flächen finden, wo sie sich wohlfühlen. Manche Motorradreisende seien auch schon hier gelandet, erzählt der sympathische junge Mann. Beim Blick auf die rein vegane Speisekarte hätten sie erst gestutzt, dann seien sie sogar länger geblieben. Von daher sehr, sehr entscheidend, was hier passiert. Etliche Preise hat Jonas Mock gemeinsam mit seinem Team dafür bekommen, dass er den Tourismus hier etwas anders gestaltet und trotz der Schafweiden um die Ecke versucht, fleischlose Kost anzubieten in den stilvoll restaurierten Innenräumen der alten Burg. Viele kämen hierher, um abzuschalten vom Lärm der Städte. Und das grüne Band sei natürlich auch ein Grund. Man wird belohnt mit Ruhe, mit Natur, mit Tieren und die Gäste, die zu uns kommen, die schätzen das sehr. Das Grüne Band, eine Reise entlang durch Deutschland, von Nord nach Süd und gen Ost. Es ist auch eine nachdenkliche Reise, denn vieles ist zusammengewachsen, entsteht neu, entwickelt sich auf Brachlandschaften. Mehr als 1200 gefährdete Tier- und Pflanzenarten sind mittlerweile auf den Flächen des 1400 Kilometer langen grünen Korridors zu finden, der sich von der Ostsee bis in den inneren Bayerischen Wald erstreckt. In Mooren und Bachtälern, auf Bergwiesen und Heideflächen, in Wäldern und auf offenen Wiesen finden Schwarzstorch, Braunkehlchen, aber auch Libellen und Wildbienen, Arnika und Orchideen einen Rückzugsraum. Die Reise geht weiter in Richtung Salzwedel, nach Sachsen-Anhalt. Den zweitlängsten Abschnitt am Grünen Band hat dieses Bundesland mit 343 Kilometern an der Grenze zu Niedersachsen. Den Grenzlehrpfad Stresow kann man hier besichtigen. Einen Grenzturm am Fluss Sege, Denkmäler, Grenzzäune und Gedenkstätten entlang der Strecke bis zum Arendsee. Unser Ziel sind die Briezer Teiche und zuvor aber auch eine Strecke ganz nah an der ehemaligen Grenze, wo seit Jahrzehnten nichts mehr an die Menschen erinnern durfte. Zu Fuß, per Auto, per Fahrrad kann man hier einiges, aber nicht alles erreichen. Auf geht es also zur nächsten Station mit kundiger Reisebegleitung. Ja, mein Name ist Dieter Leupold. Ich bin Projektleiter beim BUND für das Grüne Band. Ja, wir sind hier in der nördlichen Altmark zwischen Arendsee und der Hansestadt Salzwedel, unmittelbar am Grünen Band auf dem Weg in die geschleifte Ortschaft Jasau. Noch sind wir Luftlinie etwa einen Kilometer vom Grünen Band entfernt und kommen an wunderbaren alten, aus Stein gemauerten Kirchen vorbei. Ja, die Altmark ist also bekannt für ihre Feldsteinkirchen, das sind sehr schlicht gehaltene, meist auch sehr kleine Kirchen, deren Wände aus großen Feldsteinen gemauert sind, die aus romanischer Zeit stammen, also schon sehr alt sind. Und nach meinem Kenntnisstand gehört die Altmark mitteleuropaweit zu den Regionen mit der höchsten Kirchendichte. Insgesamt über 500 solcher Kirchen gibt es hier. Unser Ziel ist die Wüstung Jasau, ein ehemaliges Dorf. Heute ist dort kaum etwas übrig. Die Mauerreste befinden sich versteckt, mitten in einem Wald. Dieter Leupold. Jasau ist eine dieser Ortschaften. Es gibt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze über 30 Ortschaften, die dieses Schicksal erleidet haben, die also komplett dem Erdboden gleichgemacht wurden, weil sie einfach zu dicht an der Grenze lagen. Es ist das Schicksal eines ehemaligen Rundlingsdorfes. Wir schieben Zweige beiseite, schauen auf Relikte und versuchen uns vorzustellen, wie es wohl damals war, wo heute Bäume wachsen und was aus den Menschen geworden ist. Als ich das erste Mal hier in diesem Wald war, das ist ja Anfang der 1970er Jahre, dem Erdboden gleichgemacht worden, nur noch die Fundamente stehen und eben Hinterlassenschaften, wir werden gleich sehen, so ein Futtertrog noch. Und ja, da ist jetzt im Prinzip in gut 50 Jahren ein kompletter Wald neu aufgewachsen. Eine Gedenktafel erinnert an 1946. Damals lebten hier 39 Menschen. Sie kamen ursprünglich aus Schlesien und Ostpreußen. Vier Familien. Alle wurden umgesiedelt, zwangsweise. Und Jasau war kein Einzelfall. Genaue Zahlen kennt man nicht, aber man schätzt ja so mindestens 15.000 Menschen, die dieses Schicksal erlitten haben. Und die erste konzertierte Aktion, die lief ja unter dem Decknamen Aktion Ungeziefer. Also das sagt ja schon einiges darüber aus, wie der Staat über diese Menschen gedacht hat. Thank you. Vom ehemaligen Dorf Jarsau geht es weiter zum Grünen Band. Wer hier laufen will, so Dieter Leupold, findet größtenteils noch einen gut erhaltenen Kolonnenweg. Doch jedermanns Sache seien die alten DDR-Betonplatten zum Laufen eher nicht. Unterwegs geht sein Blick gen Himmel. Ein Rotmilan zieht gerade seine Kreise. Ein typischer Greifvogel für die Altmark. Und doch ist er weltweit einer der seltensten Greifvögel und deshalb auf der roten Liste. Über die Hälfte des Brutbestandes sind hier in Mitteldeutschland beheimatet. Und gerade Sachsen-Anhalt hat da wirklich eine internationale Verantwortung für diesen Vogel. Wir laufen zwischen Stieleichen, Hainbuchen und Eschen und fragen uns, wie mag dieser Wald am Grünen Band in 30, 40, 50 Jahren aussehen? Was bleibt? Was geht verloren? Welche Baumarten werden sich hier einst wohlfühlen? Etwas ratlos schaut auch Dieter Leupold in das auf den ersten Blick idyllische Waldareal. Und das ist eben ein Waldstück auch, was noch vergleichsweise hohen Anteil an Starkholz hat, aber auch an Totholz. Der Totholzanteil, der resultiert vor allen Dingen bei den Eschen daraus, dass hier das Eschentriebsterben, eine Pilzerkrankung, so seit gut 10 Jahren den Eschen massiv zusetzt und sie von den Spitzen her absterben und vertrocknen und nach einigen Jahren dann komplett abgestorben sind. Jetzt geklopft hat, genau, das ist ein Specht. Das Grüne Band ist ein Streifen von 50 bis manchmal 200 Metern Breite und knapp 1400 Kilometern Länge. Ein einzigartiger Naturschutzraum an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Der größte länderübergreifende Biotopverbund und damit auch ein Rückzugsraum und Wanderkorridor für bedrohte Tiere und Pflanzen. Auch hier, nahe Salzwedel, rund um das ehemalige Dorf Jarsau. Unmittelbar am ehemaligen Grenzstreifen sind damals viele Bäume gefällt worden. Da haben wir also nicht diese alten Bäume, aber wir haben halt in vielen Wäldern in unmittelbarer Nähe zum Grünen Band noch sehr naturnahe Verhältnisse, weil im Regelfall einfach die forstliche Nutzung dieser Flächen nicht so intensiv war. Doch manche Arten sind auch neu. Pflanzen wie der japanische Staudenknöterich zum Beispiel. Es sind sogenannte Neophyten, also neu angesiedelte oder eingeschleppte Pflanzen. Wir lauschen den Stimmen einer Nachtigall und dem Geschrei einer kleinen Gruppe von Gänsen am Himmel. Also wenn ich das mal aus Naturschutz- oder ökologischer Perspektive betrachte, dann gehört die Altmark, ja, wenn man jetzt reine Wirtschaftsindikatoren zugrunde legt, sicherlich zu den strukturschwachen Regionen. Aber sie hat eben auf der anderen Seite, wenn wir an Erhalt der Biodiversität natürlich einen Klimaschutz, dann sind das die Regionen, ja, von denen letztendlich, wenn man Klimaschutz ernst nimmt, unser Überleben abhängt. Und diese Bedeutung, die spielt halt leider in der Politik überhaupt keine Rolle. Da werden Transferleistungen oder Zahlungen, die werden an die Zahl der Einwohner oder an die Länge von Autobahnen geknüpft. Aber diesen Aspekt, dass wir hier wirklich noch gute Voraussetzungen haben, Biodiversität zu halten, das spielt überhaupt keine Rolle. Und das macht uns eben im Naturschutz auch große Probleme, weil eben Naturschutz dann auch teilweise auch zu Recht nur als Einschränkung noch wahrgenommen wird. Da wird was verboten, die dürfen nicht mehr so intensiv nutzen. An der einen Stelle gibt es ein Verbotsschild. Und es profitieren aber die Regionen zu wenig von solchen Maßnahmen. Das könnte an manchen Stellen besser werden, sagt er. Die Regionen sollten unbedingt auch etwas davon haben. Dass es mancherorts auch Verstimmungen gibt, gar Konflikte mit Landeigentümern, wenn es darum geht, Flächen am Grünen Band unter Schutz zu stellen, das ist bekannt. Und manchmal müssen sich eben auch jene, die die Flächen kaufen wollen, die Naturschützer, Kritik gefallen lassen. Das macht es schon schwierig, also weil wir erleben das dann schon, dass wir uns dann dem Vorwurf oder die Anmerkung ausgesetzt fühlen, ja, ihr kommt jetzt hier mit ganz viel Naturschutzgeld, könnt jetzt Flächen kaufen, aber wir vor Ort, wir wissen nicht, wie wir unsere Schule, wie wir unseren Kindergarten sanieren sollen, wie wir das Schwimmbad erhalten können, dafür gibt's kein Geld und das schafft natürlich ja, Konflikte oder macht es nicht einfacher. Musik Wir sind noch immer in der Altmark unterwegs. Was hier quakt, sind die Frösche an den Brietzer Teichen. Ursprünglich waren hier Abraumhalden. Jetzt führt ein Bohlensteg über das Gelände. Man balanciert über einem Stück zurückeroberte Natur. Viele Menschen erholen sich hier, kommen zu Fuß oder mit dem Fahrrad. Dieter Leupold schaut nach Pflanzen, den großen und kleinen, eher unscheinbaren. Ihn interessiert, was aus mancher nach einem Jahr geworden ist und ob die Lebensräume tatsächlich intakt sind. Genau, und deswegen ist auch der Bohlensteg angelegt worden. Also hier, das ist das breitblättrige Knabenkraut. Das ist eine Orchideenart, die feuchte Wiesen braucht, die wenig bis gar nicht gedüngt werden und auch möglichst spät gemäht werden, damit die aussamen können. Ja, und die fangen jetzt Anfang Mai an zu blühen. Bis vor 25 Jahren gab es hier keine einzige Orchidee. Diese Fläche ist auch durch eine Renaturierungsmaßnahme entstanden. Und zwar haben wir hier waren ursprünglich so Abraumhalden von der Tonproduktion, haben wir hier den gesamten Boden, auch den Oberboden abgeschoben. Die war also komplett schwarz, die Fläche. Und auf diesem Rohboden haben sich dann eben verschiedene Arten angesiedelt, unter anderem auch Orchideen. Und ganz wichtig, von Anfang an haben wir speziell die Brietzer Teiche eben mitgedacht, dass das auch ein Erlebnisraum für die Menschen werden soll. Deswegen hier so eine Infrastruktur mit Bohlenstegen, so verschiedenen Aussichtspunkten. Und wir können uns ja gleich auch nochmal einen ganz neuen großen Beobachtungsstand angucken. Dieter Leupold wünscht sich, dass der verbindende Charakter der Natur, der für die Zukunft so wichtig sei, stärker gesehen werde. Unsere Reise geht weiter. Südlich von der Altmark befindet sich das Gebiet mit dem Namen Drömling. Etwa 340 Quadratkilometer groß. Es ist wenig besiedelt und ein Niederungsgebiet zwischen Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Seit 2023 ist der Drömling UNESCO-Biosphärenreservat. Wir sind auf der Seite von Sachsen-Anhalt und treffen Ulf Stautmeister. Und ich komme aus Oebisfelde, dem Ortsteil Weddendorf, bin da in Oebisfelde geboren und wohne da seit über 50 Jahren. Und ist der stellvertretende Leiter des Biosphärenreservates Drömling. Ich kenne das Grenzgebiet aus meiner Kindheit, soweit wie wir es befahren oder begehen durften. Ich wohne oder wohnte in der Sperrzone in Weddendorf und von daher durfte ich dann auch bis 2,5 Kilometer ran an die Grenze. Ja, und kenne mich eigentlich in der Umgebung hier natürlich auch aus. Wir laufen nahe des grünen Bandes. Wiesen, einzelne Baumreihen, viele Gräben gibt es hier. Die waren typisch hier. Erstmal ist das sowieso, wir sind hier in einem Niedermoorgebiet und wir haben sowieso sehr viel Gräben. Man nennt den Drömling ja auch das Land der 1000 Gräben. Und wir haben im Drömling ca. 2000 Kilometer Gräben und überhaupt Wasserstraßen. Also es war so, dass zu DDR-Zeiten ja das versucht wurde, das Wasser durch Meliorationsmaßnahmen rauszubekommen aus dem Drömling, um das eben urbar zu machen und auch nutzbar zu machen für die Landwirtschaft. Mit der Wende war es dann so, dass es sollte dann wieder zurückgeführt werden, es sollte wieder, der Moorkörper sollte erhalten werden. Das geht nur mit Wasser. Also hat man nach der Wende zugesehen, dass man das wieder anstaut, die ganzen Gegenden im Drömling, und so wieder den Wasserhaushalt reguliert, sodass das Moor erhalten bleibt. Mit der UNESCO-Anerkennung 2023 habe es nochmals ein größeres Augenmerk für den eher bescheidenen und weniger populären Drömling gegeben. Wir sind in der Gegend eigentlich bekannt, aber bundesweit natürlich nicht bekannt gewesen. Wir waren von 1990 bis 2019 auch nur ein Naturpark, sind dann erst UNESCO-Biosphärenreservat nach Landesrecht geworden in Sachsen-Anhalt und dann erst vor geraumer Zeit dann eben UNESCO-Biosphärenreservat. Die Niedersachsen haben gesagt, wir machen mit, wir wollen UNESCO-Anerkennung haben. Das bekommt man aber nur, wenn man das ganze Gebiet und den gesamten Drömling mit reinbekommt in diese Kulisse. Und dann kann man diesen Status einer UNESCO-Anerkennung bekommen. Darauf ist auch Wolfgang Sender stolz, ein Zeitzeuge und Kenner dieser Region. Kariertes Hemd, dunkle Hose, längst hat er die 70 überschritten. Schon früher in der Kindheit und Jugend hat er am liebsten hier Tiere fotografiert und viel Argwohn an der ehemaligen Grenze auf sich gezogen. Ich habe mich immer verdächtig gemacht und ich kenne alle Kasernen dieser Umgebung von Gerndorf bis nach Steimke. Überall habe ich im Knast gesessen, ne? Wo sie einen dann festgenommen haben, weil man auffällig war. Ja, auch wenn ich einen Personalausweis dabei hatte und mich ausweisen konnte. Ich habe nichts Illegales gemacht, aber man wollte einen spüren lassen, dass das nicht gewünscht ist und man soll das unterlassen. Und dann haben sie einen 3 Stunden im Knast schmoren lassen und dann konnte man wieder gehen. Als Kind sei er noch hin und her gelaufen zwischen Ost und West. Das war damals kein Problem, erzählt er. Anfang der 70er, da ging es richtig los. Da hat man dann die Grenze richtig abgeschottet mit Streckmetallzäunen, die der DDR so viel Geld gekostet hat, weil es meist eingeführtes Material war aus Schweden, besonders wertvoll. Und das Geld hätte man lieber in die Wirtschaft stecken sollen, aber es ist nun mal Geschichte. Und dann wurden vor diesem richtigen Grenzzaun wurde ein Signalzaun gestellt, der manchmal hier bei uns kilometerweit von der Grenze war. Weil durch die Gegebenheiten der Morphologie des Gebietes konnte man stellenweise gar keinen Grenzzaun setzen in dem Moor, weil sie keine Pfähle festgekriegt haben. Die sind im Moor umgefallen. Und dann hat man eigentlich den Zaun am Mittellandkanal auf der Böschung gesetzt. Und 500 Hektar Übisfelder Breitenroder Drömling, der jetzt unsere Kernzone bildet, ne, der war abgeschottet. Die Tiere waren da praktisch eingesperrt. Ringsrum war ein Zaun. Und wenn wir strenge Winter hatten, dann haben die Grenzoffiziere, weil die ja da drin zur Jagd gegangen sind, ein anderer durfte ja da nicht rein, die haben dann Kartoffeln sich von den landwirtschaftlichen Betrieben besorgt und haben die Wildschweine da gefüttert, damit die dann nicht einen Hungertod sterben. Jetzt brüten hier wieder der Schwarzstorch und auch Kraniche. Es gibt viel mehr Störche als damals. 1990, also haben wir im Drömlingsgebiet 30 Brutpaare gehabt. Inzwischen haben wir das Doppelte. Beim Kranich ist es noch extremer. Wir hatten ein Brutpaar, was in dem Grenzstreifen, wo niemand hingekommen ist. Und inzwischen haben wir im Drömlinggebiet im letzten Jahr 48 Brutpaare gehabt. Das gleiche trifft für einen Seeadler zu. Den gab es hier seit fast 100 Jahren nicht mehr. Und jetzt haben wir 3 Brutpaare hier im Gebiet. Wir laufen entlang eines Weges am grünen Band, bewundern Wiesen und Alleen, Weideflächen und die Artenvielfalt. Ich wundere mich jedes Mal, egal was für Wetter ist. Ne? Ich habe hier Leute gesehen, die waren um die 80 rum. Die sind im November hier gewandert, ihr Zelt auf dem Rücken und haben nachts im Zelt geschlafen. Ne? Also sagenhaft, was manche Leute für Strapazen auf sich nehmen, um dieses Gebiet zu bewandern. Also ich kann das nur bestätigen. Wenn man bedenkt, 1400 Kilometer circa, das ist ja das grüne Band. Sachsen-Anhalt hat davon 343, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und wir hier im Drömling haben nur 21,5 Kilometer grünes Band. Aber was da an Nationalitäten unterwegs ist, ist wirklich manchmal sagenhaft. Also ich habe hier Holländer schon erlebt, ich habe Belgier schon erlebt, ich habe Engländer schon erlebt, aus anderen Bundesländern sowieso. Inder habe ich gehabt, ja. Also das ist wirklich schon interessant und die haben auch wirklich sehr, sehr viel Fragen, muss ich sagen. Das ist das, was ich jetzt wieder richtig schön finde am grünen Band, dass das jetzt wirklich von dieser Stelle der Trennung wirklich so ein Punkt des Zusammentreffens geworden ist. Und das ist auch sehr viele interessiert. Meist kommen diese Leute von weit her und wollen diesen ganzen Abschnitt von der Küste bis in den Süden bewandern. Die machen das meist in mehreren Jahresscheiben, aber es ist sagenhaft und ich bin auch immer interessiert, wenn ich unterwegs bin und so einzelne Wanderer und Gruppen treffe, mit denen ins Gespräch zu kommen, zu fragen, wo kommen sie her, was bewegt sie, und ja, da kriegt man auch viele, viele Geschichten zu hören. Weil vieles war ja in den alten Bundesländern weit weg von der Grenze, war ja gar nicht bekannt. Ja, können wir uns kaum vorstellen. Ja. An Freiheit oder einfach mal so in den Westen gehen, daran war vor 1989 nicht zu denken. In meiner Jugend muss ich sagen, dass also Mitte der 80er Jahre, da war das schon so, dass die Grenztruppen hier allgegenwärtig waren. Und dieses Privileg, was Wolfgang Sender gerade sagt, dass er hier noch fast pendeln konnte zwischen Ost und West, das war zu meiner Zeit in der Mitte der 80er Jahre nicht mehr möglich. Ich kann mich dann noch erinnern, dass ich dann von der Disco kommend aus Übisfelde zu Fuß nach Hause gegangen bin, von Grenztruppen angehalten wurde, ich mich nicht ausweisen konnte und die mich einfach mit in die Grenzkompartie genommen haben, mich dafür eine Nacht ins Gefängnis gesteckt haben, bis ich dann an der Tag ausgelöst wurde, weil sie eben dachten, ich wäre jetzt ein Grenzgänger, der jetzt unbedingt den Westen abholen wollte. Also für uns war das schon nicht mehr so, dass man sagen könnte, man hat es gar nicht mitbekommen. Also wir haben das schon sehr genau mitbekommen. Manchmal ist auch er gemeinsam mit Wolfgang Sender unterwegs und sie erzählen einander, welche Spuren es heute noch gibt und was es damals war. Sieht man, hier sind noch die Reste der Platten, der Kolonnenweg. Der ging hier entlang der Grenze. Das war früher ein Bahndamm, der nach Niedersachsen, nach Rügen geführt hat, wo vor dem Zweiten Weltkrieg die Kleinbahn immer gefahren ist. Ne? Und das hat man ja alles mit der Grenzziehung abgeschnitten. Die Brücken wurden erhalten, damit die Soldaten hier alle Punkte der Grenze schnell erreichen konnten mit ihren Fahrzeugen, weil sie ja die Grenze sicher haben wollten, damit sie nicht von Leuten, die nach Niedersachsen wollen, überwunden werden. Früher, so Ulf Stautmeister, waren hier auch Felder und das Bewirtschaften eine komplizierte Angelegenheit. Die wurden intensiv bewirtschaftet. Ja, es war nur so, dass die Angehörigen der landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaft im Beisein der Grenztruppen dann in diesen Grenzstreifen geführt wurden und konnten hier ackerbaulich tätig werden. Ja. Also es war nicht so, dass es Brachland war. Das waren ausgesuchte Leute, die dem Staat angenehm gesinnt waren, die die Sache kritisch gesehen haben. Die sind hier gar nicht in diese Gebiete reingekommen. Ja, und es gab hier auch Schwierigkeiten bei der Bewirtschaftung. Wenn morgens Nebel war und man konnte nicht weit gucken, dann mussten die Traktoren vor der Grenze stehen bleiben und es wurde erst der Zaun aufgemacht, die konnten zur Arbeit rein, wenn man wieder weit gucken konnte, weil man befürchtet hat, dass die Leute den Nebel nutzen, um eben auf die andere Seite zu verschwinden. In der Phase, wenn es losgeht. Beide gehören zu unterschiedlichen Generationen und doch sind sie gleichermaßen mit den Geschichten aus dieser ehemaligen Grenzregion groß geworden. Das Thema Flucht war allgegenwärtig. Was wissen beide noch über jene, die eine Flucht nicht geschafft haben? Also aus der Kindheit kenne ich, dass am Bahnhof Übisfelde ein Fluchtversuch unternommen wurde, der dann auch geglückt ist. Was viel trauriger ist, haben wir dieses eine Beispiel von einem Herrn Kurt Lichtenstein, der ist Journalist gewesen in Dortmund und ist hier als erster Toter der Mauer oder der Grenze in die unrühmliche Geschichte eingegangen. Und zwar war das am 12.10.1961. Ein kleines Denkmal erinnert heute an ihn, den ersten Grenztoten. Diese Region hatte schon immer eine große Bedeutung, was mit dem Mittellandkanal und den Bahnstrecken zusammenhing, so Wolfgang Sender. Man hat die Bahnstrecke von Salzwedel ging nach Übisfelde, von Magdeburg ging nach Übisfelde und von Stendal. Und da haben sich die Auswärtigen gedacht, hier, wo so viel möglich ist, ist das einfach überwegzukommen über die Grenze. dass hier die Grenze besonders gesichert war, das hat niemand vermutet. Und selbst das Kartenmaterial, was es in den öffentlichen Buchhandlungen ging, die waren gefälscht. Die haben hier in der Grenznähe haben die nicht gestimmt, um die Leute zu verwirren. Und persönlich habe ich die Erfahrung gemacht, dass mein Cousin, der hatte Schwierigkeiten mit seinen Eltern wegen seiner Freundin und der hat dann den Weg über den Bahnhof, der hat sich auf der Achse eines Güterzuges gelegt und ist so nach dem Westen gelangt. Mit viel Risiko, aber auch mit viel Glück. Sowas passiert aber nur einmal, als man das dann mitbekommen hatte, dass so einer rüber, dann hat man alle Züge, die nach dem Westen gegangen sind, vorher mit Spürhunde ablaufen lassen und die hätten sofort gerochen, wenn sich dort ein Mensch wieder versteckt. Wie viele Menschen einen Fluchtversuch nicht überlebt haben, das kann man heute nicht exakt sagen. Die Zahlen sind unterschiedlich. Von 327 Menschen geht der Forschungsverbund SED-Staat an der innerdeutschen Grenze und der Berliner Mauer aus. Manche starben jedoch auch bei einer Kontrolle oder in einer Grenzkommandantur, wenn sie dort untergebracht waren. Suizide gab es auch, erschossene Deserteure, als Unfälle getarnte Verbrechen und Herzinfarkte. Grenzgeschichten und Geschichte gibt es auch im niedersächsischen Helmstedt, 30 Minuten mit dem Auto von Oebisfelde entfernt. Demnächst wird hier der Bahnhofsvorplatz nach einem erschossenen DDR-Flüchtling benannt, Fred Woidke. Er wollte 1973 fliehen und wurde am Grenzübergang Marienborn von Grenzsoldaten erschossen. Das kleine Museum im historischen Haus liegt direkt an der Straße und heißt bis heute Zonengrenzmuseum. Da vorne ist die Altstadt, ne? Also praktisch hinter dem Waggon kommt dann der Holzberg, das ist schon der erste Teil der historischen Altstadt. Matthias Meinhardt ist im Landkreis Helmstedt für Schule, Kultur und Sport zuständig und für das Museum, das er seit einem Jahr leitet. Und das ist die Chance von so einem kleinen Museum in der Provinz. Ja. Wir können wirklich hier mit der Region Helmstedt und den Nachbargemeinden arbeiten. Wir haben die Dinge, auch die historischen Artefakte wie Hötensleben mit Resten der alten Sperranlage und solchen Dingen direkt vor der Tür. Und damit ist den Schülerinnen und Schülern es hier auch möglich, im Grunde Regionalgeschichte zu erleben und zu erkunden. Und das Ganze nicht aus so einer globalgeschichtlichen oder europageschichtlichen Perspektive zu betrachten. Denn der Kalte Krieg und die politischen Gesamtzusammenhänge sind für die meisten Schüler sehr weit weg. Und man kriegt, glaube ich, einen größeren Vermittlungserfolg und vor allen Dingen ein größeres lebendiges Interesse geweckt, wenn man die Schüler im Grunde regional schauen lässt. Und das ist die Chance eines kleinen regional ausgerichteten Museums. Er selbst ist übrigens in der Nähe von Hamburg groß geworden. Geboren ist er in Braunschweig. Die Grenze, erzählt er, war immer Thema zu Hause, auch weil sein Vater Berufssoldat war. Einreisen in die DDR durfte er deshalb nämlich nicht. Für Angehörige von NATO-Staaten gab es als Soldaten keine Einreisemöglichkeit in die DDR. Das heißt also, die Ostverwandtschaft, die wir gehabt haben, durften wir nie besuchen, weil mein Vater Berufssoldat war, der natürlich nicht in den Teil des Warschauer Paktes einreisen durfte, der eben halt DDR hieß. Erst kurz vor dem Mauerfall war er volljährig und konnte mit einer Studienreise die DDR besuchen. Und denkt man sofort, klischeehaft, Franzosen können nicht. Heute macht er sich Gedanken, wie die Ausstellung moderner sein könnte und ob der Name Zonengrenzmuseum überhaupt noch zeitgemäß und tragbar ist. Er zeigt Tafeln und Karten, wann die Teilung Deutschlands begann und was das für Helmstedt bedeutete. Die Besatzungszeit, das Sperrgebiet und wie die DDR später abgeriegelt wurde. Erst die sogenannte Entspannungspolitik unter dem damaligen Bundeskanzler Willy Brandt brachte kleine Lichtblicke, aber auch aus heutiger Sicht Kuriose Fotos von der Grenze zum Vorschein. Eben mit der Aufschrift Zonengrenze. Und da sind wir dann schon in den frühen 70er Jahren, nicht? Und das ist ein Diffamierungsbegriff. Und auch der Begriff, der hier gewählt worden ist, noch in den 80er Jahren, um dieses Museum zu benennen, Zonengrenzmuseum, ist westdeutsche kalte Kriegspropaganda letztendlich oder davon ganz stark geprägt. Mit der neuen Ostpolitik von Brandt, erzählt er, wurde auch sprachlich abgerüstet. Auch das erzählt die Ausstellung, aber... Das ändert in den Köpfen der meisten Menschen nichts. Ich erinnere mich daran, dass meine Großmutter, glaube ich, zeitlebens über nie was anderes gesprochen hat als von der Ostzone oder von der Zone. Ein Begriff, den viele Ostdeutsche als diffamierend, abwertend und abschätzig empfunden haben. Ein Wort, das bis heute gebraucht wird. Die Franzosen haben sich ganz ähnliche bauen lassen, weil sie die gesehen haben. Erzählt wird im kleinen Museum von Helmstedt die westdeutsche Perspektive der deutsch-deutschen Grenze. Von Helmstedt die letzte westdeutsche Stadt sozusagen vor der Grenzanlage war. Und trotzdem hat diese Grenze ja mit dieser Stadt, mit dem Landkreis, mit dieser Region ganz, ganz viel gemacht. Also es hat Gebietsverluste gegeben durch die Grenzziehung, nicht? Also es gibt Teile, die mal zum Landkreis Helmstedt gehört haben, die dann plötzlich in der sowjetisch besetzten Zone und damit dann später in der DDR lagen. Es gab hier einen Braunkohletagebau, der mitten durchging sozusagen und beide deutsche Staaten berührt hat. Da sind Industrieanlagen, enteignet worden, es sind Familien getrennt worden, es sind im Grunde familiäre und wirtschaftliche Zusammenhänge auch in der Landwirtschaft zerschnitten worden. Matthias Meinhardt könnte stundenlang weitererzählen über das, was die Region in den 60er Jahren prägte und wie es sich anfühlte, als plötzlich die Grenze 1989 auf und Helmstedt eben nicht mehr ein attraktiver und geförderter Grenzort war. Es gab auf westlicher Seite zwar keine geschliffenen Dörfer, sagt er. Aber nichtsdestotrotz gibt es eben halt hier auch eine westdeutsche Geschichte mit der Grenze. Das, was wir auch gelernt haben als Westdeutsche, immer so als Zonenrand oder Zonenrandgeschichte eben halt zu erzählen. Es gab strukturelle Defizite, es gab hier Verkehrsprobleme, es gab aber auch Förderprogramme, die manches einfacher gemacht haben. Und deswegen empfinden viele Helmstedter auch die Zeit nach, sagen wir mal, so zweite Hälfte. Es gibt so eine Art Wendeboom, nicht in den frühen 90er Jahren, die zweite Hälfte der 90er Jahre wird dann auch von vielen als Beginn einer schleichenden Verlustgeschichte empfunden. Nicht? Dann sind hier Einrichtungen weggegangen, die mit der Grenze zu tun hatten, Bundesgrenzschutz beispielsweise oder andere Einrichtungen. Der Grenzverkehr war eben halt auch am Bahnhof sehr wichtig, die Bahnhofsmission und alles Mögliche, was da so dran hängt. Vieles ist dann eben halt nach und nach weggegangen. Fördermittel sind nicht mehr so reichlich geflossen. Und das hat natürlich schon auch so ein bisschen das Gefühl produziert, dass das glückliche Moment der Wiedervereinigung eigentlich auch der Beginn einer Niedergangsgeschichte ist. Heute leben mehr als 20% Menschen mit Migrationshintergrund in Helmstedt. Einen unmittelbaren Bezug zur deutsch-deutschen Geschichte haben sie nicht. Wohl aber zum Thema Flucht, Vertreibung und Neuanfang. Streckzaun, Streckmetallzaun, das ist eine Platte. Ne? Matthias Meinhardt zeigt, wie in den 70er und 80er Jahren von West nach Ost heikle Literatur geschmuggelt wurde. Getarnt in völlig anderen Büchern. Und er zeigt, wie die Grenze einst aussah. Und wenn man hier reinfasst, dann fasst sich, man merkt sofort, dass es wehtut. Ja? Es ist scharfkantig. Selbstschussanlagen sind zu sehen, Teile von Grenzzäunen, um ein Gefühl zu bekommen, wie es gewesen sein könnte, bei Nacht und Nebel fliehen zu wollen und wie aussichtslos es war. Wir haben auch Reste von Minen hier und detonierte Minen auch. Also es ist auch etwas, was ganz viele Helmstedter erzählen, dass man es eben halt auf ostdeutscher Seite, ohne dass man immer was gesehen hat, eben auch hörte die Grenze. Es gab eben halt Bewegungen von Fahrzeugen, es gab teilweise akustische Annäherungswarnungen und solche Dinge. Es gibt auch Geschichten von Detonationen, die man gehört hatte, mit denen man dann auch lernte, dann über die Jahrzehnte im Westen zu leben, weil man konnte ja eh nichts machen. Man hat das dann zur Kenntnis genommen, so nach dem Motto, hat wieder ein Reh erwischt oder vielleicht hat auch wieder versucht, jemand über die Grenze zu fliehen. Und heute? Heute arbeitet er mit vielen Schülergruppen und überlegt selbst, was aus dem Freiheitsgedanken von einst geworden ist und wie sich politisch doch wieder vieles in Ost und West auseinanderbewegt. Vielleicht, sagt er, werde heute Freiheit und Demokratie für zu selbstverständlich gehalten. Vielleicht war man damals 1989 auch zu naiv. Vieles hätte man behutsamer organisieren müssen, so der Museumsleiter. Und er weiß, ohne Dialog wird es schwierig, Strukturwandel, Globalisierungsprozesse und Überforderung zu meistern. Man sieht hier in diesem Bereich auch sehr schnell, für wie viel Mann Besatzung das gedacht war, nämlich für vier. Zum Schluss zeigt er eine Rarität auf seinem Gelände, einen alten US-Waggon. Damit durften früher in der Zeit des Kalten Krieges nur Diplomaten hin und her reisen, zwischen Helmstedt und Berlin. Viele ehemalige US-Soldaten und vor allem ihre Kinder und Enkel würden die Region rund um Helmstedt besuchen und eben auch das Grüne Band. Inzwischen sind wir in Marienborn, direkt an der Autobahn A2. Hier war der größte und bedeutendste Grenzübergang an der ehemaligen innerdeutschen Grenze. Von dort wird es weitergehen zum Harz, nach Teistungen in die Rhön, auch in das Schiefergebirge und schließlich in Richtung Plauen und Hof, wo wir nochmals mit dem Ideengeber und Mitgründer des Grünen Bandes, Kai Frobel, verabredet sind und eine Bilanz ziehen wollen, was nach mehr als 3 Jahrzehnten mit dem Grünen Band entstanden ist, das Ost und West verbindet. Doch zunächst treffen wir Felix Ludwig, einen gebürtigen Thüringer, der jetzt in Sachsen-Anhalt lebt und arbeitet, in Marienborn. Ich bin hier Gedenkstättenpädagoge und stellvertretende Leitung in der Gedenkstätte Deutsche Teilung Marienborn. Wir erinnern an den ehemals größten innerdeutschen Grenzübergang. Zu uns zählt nicht nur die eigentliche Gedenkstätte, sondern auch das Grenzdenkmal Hötensleben, 15 Kilometer von hier entfernt. Und da sind erhalten das längste Teilstück der innerdeutschen Grenze. Kariertes Hemd und Bart, er gehört eher einer jüngeren Generation an, die heute in Gedenkstätten historische Zusammenhänge vermittelt. Eine Schulklasse tobt gerade durch das Haus. Montags, sagt er, sei immer ganz besonders viel los. Viele würden zu Klassenfahrten nach Berlin aufbrechen. Da sei eine Zwischenstation in Marienborn ein passender Ort, um über die ehemalige DDR-Grenze etwas mehr zu erfahren. Bin hier auch tatsächlich gar nicht, wenn wir laufen über das riesige Gelände. Noch immer sind die Originalbauten zu sehen und kurioserweise hat nach dem Mauerfall ausgerechnet die DDR-Denkmalschutzbehörde das Gelände unter Schutz gestellt. 100.000 Gäste kämen pro Jahr, erzählt Felix Ludwig, neben vielen Deutschen auch niederländische Jugendliche. Alles wirkt authentisch und doch ein wenig erschreckend monströs und abschreckend durch die Architektur der großen Einfahrten, Kontrollboxen und vielen grau-beigen Gebäuden. Und man sieht schon, das ist so eine klassische Fertigbau-Plastikbauweise. Einzelne ältere Herrschaften stehen nachdenklich vor ehemaligen Abfertigungsschaltern. Sie machen Bilder und wirken gedankenversunken. Was heute nostalgisch wirkt, war für etliche harte Realität. Vorne sind die Abfertigungsboxen für die Pkw-Einreise, vor allem im Zusammenhang mit dem Transit nach West-Berlin. Und wenn Sie in die DDR eingereist sind oder durch die DDR nach Polen oder Tschechoslowakei gereist sind, dann sind Sie hier am Zoll, mussten Sie dann halt machen. Manche Gäste wirken still und auch ein wenig verloren auf diesem riesigen Gelände, wo früher Tausende abgefertigt wurden, oft unter großen Schikanen. Wir blicken in einen kargen Raum. Das ist ein nachgestellter Raum für die Körperdurchsuchung, genau. So als eine höhere Eskalationsmethode bei Schmuggelverdacht. Doch nicht nur die Menschen, auch die Pkw wurden hier durchsucht, bis ins kleinste Detail. Egal, ob Babys oder alte Menschen die Reisenden waren. Sei es, weil sie vielleicht auch manchmal einen doofen Kommentar aus Sicht der Beschäftigten abgegeben haben. Dann sind sie hier reingewunken worden. Und dann durften sie eigenständig solche Sachen machen wie die Rückbank ausbauen. Das ist hier fachkundig durchsucht worden. mit teils sehr einfachen Methoden. Wir haben ja diese Plastikstangen, die dazu dienten, quasi Hohlräume abzustochen, bis hin zu technologisch sehr hochentwickelten Methoden für die Zeit. Also sogenannte Technik 6 war ein Gerät, das haben sie in der Stoßstange gehalten. Das war dazu da, Atemvibrationen im Auto zu erspüren. Da ging es offenkundig darum, Flüchtlinge zu entdecken, die sich im Auto verstecken würden. Am Ende, sagt er, war es auch immer eine Frage von Mut, Geschick und ganz einfach auch Glück. Ihre statistische Chance, hier erfolgreich fliehen zu können, war am Montag immer größer als am Mittwoch. Ihr Fahrzeugaufkommen war am Montag höher, weil die Leute gependelt sind zwischen West-Berlin und der Bundesrepublik am Wochenanfang. Höheres Fahrzeugaufkommen heißt am Ende immer noch laschere Kontrollen. Aber es gab auch Pech, manchmal in der letzten Minute. Wir haben einen jungen Fluchthelfer, der war schon durch. Der ist beim Rausfahren gegen irgendeinen Poller oder so gefahren. Da hat die Stadtsicherheit nochmal genau hingeschaut, hat gesehen, dass das Tag tiefer liegt und hat den gleich in die Garage zurückgewunken. Und dann ist der Flucht entdeckt worden und folgerichtig dann sowohl Flüchtling als auch Fluchthelfer verurteilt und nach Bautzen. Bis zu 3 Jahren Haft gab es für einen Flüchtling, so Felix Ludwig. Das Delikt eines Fluchthelfers wog noch schwerer aus DDR-Sicht und wurde dementsprechend geahndet. Bautzen II war die Haftanstalt für die Personen, die, was wir heute vielleicht als Schwerverbrecher bezeichnen würden. Zwischen 1974 und 1989 gab es 5 gewaltsame Todesfälle in Marienborn am ehemaligen Grenzübergang. Dazu kamen Menschen mit Herzinfarkten, Schwächeanfällen, Stresssymptomen und hyperventilierende Reisende. Genaue Zahlen kennt man nicht, aber eben das, was Zeitzeugen berichten. Heute, so erzählt der Historiker Felix Ludwig, gibt es mehr Gäste aus Niedersachsen als aus Sachsen-Anhalt. Millionen von Westdeutschen haben den Ort als Reisende erlebt. Und auf der anderen Seite haben sie aber ein DDR-Sperrgebiet, das eigentlich sagt, Ostdeutsche sollen sich diesem Ort ohne sehr, sehr gute Begründung auf Kilometer nicht nähern. Ob eine junge Generation heute überhaupt noch Interesse an dieser deutsch-deutschen Geschichte habe? Felix Ludwig meint, ja, das gibt es. Allerdings schwinde das Wissen darüber. Und unsere Verantwortung ist es, tatsächlich diese Geschichte wachzuhalten und diese Geschichte weiterzutragen und Interesse daran zu wecken und den Leuten, jung wie alt, zu sagen, das ist wichtig, beschäftigt euch damit. Ich werde tatsächlich in Interviews häufig gefragt, wie wir damit umgehen, dass das Interesse bei jungen Leuten schwindet. Und ich sage dann immer, das stimmt gar nicht. Das Interesse von jungen Leuten schwindet nicht. Das ist so eine Geschichte, die erzählt man sich schon seit den 60er Jahren in der Bundesrepublik, dass junge Leute kein Interesse an Zeitgeschichte haben. Und das stimmt nicht. Das Interesse ist gleichbleibend. Sie haben immer Leute, die interessiert sind, Leute, die desinteressiert sind, Leute, die so irgendwo dazwischen herumwabern. Interesse bleibt gleich, aber das Wissen schwindet, weil die biografischen Verbindungen dünner werden. Die jetzt zu uns kommen, deren Eltern haben eigentlich schon gar nicht mehr die Teilung erlebt, sondern die Transformationszeit, wenn man so möchte. Und das ist unsere Verantwortung, diese Wissenslücken zu füllen, und zwar plausibel und nach Maßstäben zu füllen. Zum Schluss führt er direkt an der mehrspurigen Autobahn auf einen Beobachtungsturm. Die Zeit, sie scheint hier stehen geblieben. Möbel, Telefon, Sprechanlage, Schreibmaschine, einfach alles ist original. Selbst das alte Stellwerk, mit dem man von oben aus auf der Autobahn unten eine Stahlsperre in Minutenschnelle auslösen konnte, um Fluchtversuche zu verhindern. Es ist ein bedrückender Ort, der nachdenklich macht, wie fragil Freiheit sein kann und wie Diktaturen langfristig wirken. Also ich würde mir grundsätzlich wünschen, dass wir uns unserer Unterschiede ebenso wie unserer Einheit bewusst sind. Also Osten und Westen, wenn man diese Sachen pauschal sagen möchte, werden immer unterschiedlich bleiben, genauso aber auch wie Norden und Süden unterschiedlich bleiben werden. Und Bezug auf das grüne Band steht irgendwo symbolisch dafür. Ich würde mir schon ganz praktisch wünschen, dass die Erinnerungskultur am grünen Band weiter ausgebaut wird. Es gibt wahnsinnig viele Relikte, die noch gar nicht museal erschlossen sind. Seien es Grenztürme, seien es auch hier in der Umgebung Überreste, manchmal Lampen, die mitten im Wald stehen, ohne dass man als Fremder wüsste, welchem Kontext sie dort stehen, dass das erschlossen wird und dass das, wie soll ich es ausdrücken, das Behagliche des grünen Bandes und des Wanderns auch mental verflochten werden mit der Erinnerungskultur zur deutschen Teilung. Von Marienborn ist es nicht mehr weit bis zum Harz, unserer nächsten Station. Mit dem Auto knapp 30 Minuten. Bevor wir in der kommenden Stunde den Harz, die Rhön und die bayerische Region bis nach Kronach, Hof und Plauen besuchen, nochmals ein kurzer Blick zum Drömling. Vor allem in der Abenddämmerung. Wir haben hier viel zu entdecken. Ja, gerade den Boden. Dort bietet Ingrid Rehfeld Wanderungen in Stille für Menschen, die vielleicht auch einfach nur schweigen möchten, mit sich in Gedanken sind, die aber nicht alleine durch eine einsame Natur gehen wollen, sondern mit Begleitung, vielleicht auch mit Meditation und in einer kleinen Gruppe, gerade nach schweren Schicksalsschlägen. Dann könne, so erzählt sie, Natur ein wertvoller Anker sein. Das auch miteinander abzustimmen. Also Ingrid Rehfeld ist Pädagogin, auch in der Palliativ- und Hospizarbeit tätig. Und sie ist zertifizierte Natur- und Landschaftsführerin im Drömling. Sie stammt aus der Region, war viel unterwegs, kam nach 20 Jahren zurück und hat die Schönheit der Natur rund um das Grüne Band und den Drömling quasi neu entdeckt. Vorher war es für mich ja flaches Land und grün. Ich habe ihn gar nicht richtig wahrgenommen. Und jetzt merke ich, was für ein Schatz vor meiner Haustür liegt. Und so hat bestimmt jede Region ihres, wenn man genauer hinschaut, das zu entdecken, was einen stärkt oder was man faszinierend findet. Und ich finde, der Drömling hat eine große Vielfalt, wenn ich dann an die Auenwälder denke oder an den Erlenbruchwald in Kaiserwinkel oder an auch diese Flächen des Ackerbaus, wo dann eben Sonnenblumen grüßen. Und ich merke, wenn ich hier zu Fuß oder mit dem Fahrrad unterwegs bin, dass ich immer wieder überrascht bin über diese Vielfalt, was sich mir bietet. Und dann stehen Galloways rechts und links des Weges. Oder ich merke, rechts und links sind Gräben und ich muss ein bisschen schneller machen, dass die Mücken mich nicht auffressen. Und ich merke, dass diese Vielfalt mich fasziniert. Bei Ulf Stautmeister, dem Ranger, ist es ähnlich. Auch er mag es, die Natur zu beobachten, wenn es dunkel wird am Abend. Also für mich ist der Drömling am schönsten, wenn die Sonne untergeht, kurz bevor die Sonne untergeht. Also es ist, wenn wir schönes Wetter haben und die Sonne senkt sich so über die Bäume. Das sind herrliche Fotos, die Sie da machen können. Das sind herrliche Bilder, die Sie da sehen. Dann kommt die Tierwelt noch dazu. Also für mich ist die Dämmerung im Drömling wirklich mit das Schönste. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 2 Uhr, die Nachrichten. US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin haben sich zu ihrem ersten persönlichen Gespräch seit der russischen Invasion in der Ukraine getroffen. Das Treffen auf einem Militärstützpunkt im US-Bundesstaat Alaska dauerte knapp 3 Stunden. Im Mittelpunkt der Unterredung sollten ein mögliches Ende des Ukraine-Kriegs und eine Verbesserung der US-russischen Beziehungen stehen. Auf der anschließenden Pressekonferenz sprachen beide Staatschefs von einem sehr produktiven Treffen, nannten aber keine konkreten Ergebnisse. Trump deutete an, dass man sich zwar bei vielen Punkten einig gewesen sei, die großen Fragen aber nicht geklärt werden konnten. Auch ob es demnächst ein weiteres Treffen gibt, wurde offen gelassen. Fragen der anwesenden Journalisten wurden nicht zugelassen. An dem Gespräch hatten neben Trump für die USA Außenminister Rubio und der Sondergesandte Witkoff teilgenommen. Putin wurde von seinem Außenminister Lavrov und dem außenpolitischen Berater Ushakov begleitet. Trump teilte mit, er werde in Kürze die NATO-Staaten und den ukrainischen Präsidenten Zelensky über den Verlauf des Treffens informieren. Die inhaftierte russische Journalistin Maria Ponomarenko ist nach mehreren Suizidversuchen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Das teilte ihr Anwalt auf Telegram mit. Sie habe zwischen Ende Juli und Anfang August 3-mal versucht, sich in dem Straflager in Sibirien das Leben zu nehmen. Ihr Zustand sei jetzt zufriedenstellend. Mit ihren Suizidversuchen habe die 46-Jährige gegen die Haftbedingungen protestieren wollen, betonte der Anwalt. Sie sei mehrfach in Einzelhaft gesperrt worden, wo sie von Gefängniswärtern schikaniert worden sei. Wegen der folterähnlichen Haftbedingungen habe sich der psychische Zustand Ponomarenkos deutlich verschlechtert. Die Journalistin war 2023 wegen einer kritischen Äußerung über den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine verurteilt worden. Sie hatte einen Kommentar zum Luftangriff auf ein Theater in der Hafenstadt Mariupol in Online-Netzwerken gepostet. In Serbien ist es erneut zu Zusammenstößen zwischen regierungskritischen Demonstranten und der Polizei gekommen. In Belgrad hatten sich wieder tausende Menschen versammelt, um gegen Korruption und die Regierung von Präsident Vučić zu protestieren. Die Polizei setzte nach Medienberichten Tränengas und Blendgranaten ein. Es ist der 4. Tag in Folge, an dem es zu Zusammenstößen gekommen ist. Es wurden bereits zahlreiche Menschen verletzt und festgenommen. Die Proteste hatten nach dem Einsturz eines Bahnhofsvordachs begonnen, bei dem im November des vergangenen Jahres 16 Menschen ums Leben gekommen waren. Bisher verliefen die Proteste meist friedlich. Bei einem Zugunglück im Süden Dänemarks ist ein Mensch ums Leben gekommen. Außerdem wurden nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt, als ein Schnellzug mit einem landwirtschaftlichen Fahrzeug zusammenstieß. Das Unglück ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe des Orts Bjerndrup, rund 15 Kilometer von der deutschen Grenze entfernt. Der Zug stieß demnach an einem Bahnübergang mit dem Fahrzeug zusammen. Dabei seien mindestens 2 Waggons entgleist. Nach Angaben des Bahnunternehmens waren 95 Menschen an Bord. Die deutschen Hockeyfrauen haben bei der EM in Mönchengladbach das Finale erreicht. Das Team von Bundestrainer Janneke Schobmann bezwang Belgien in der Vorschlussrunde mit 3:2 im Shootout. Nach 60 Minuten hatte es 1:1 gestanden. Gegner im Finale am Sonntag sind die Niederlande. In der ersten Hauptrunde des DFB-Pokals gab es folgende Ergebnisse: Arminia Bielefeld, Werder Bremen 1:0. SG Sonnenhof Groß-Aspach, Bayer Leverkusen 0:4. 1. FC Saarbrücken, 1. FC Magdeburg 1:3 und FC Gütersloh, 1. FC Union Berlin 0:5. Das Wetter. Nachts im Süden und Südosten örtlich Schauer und teils heftige Gewitter, sonst trocken. Später von Norden und Nordwesten her bis zur Mitte ausbreitend, teils hochnebelartig bedeckt. Tiefstwerte 21 bis 14 Grad. Am Tag in der Nordhälfte zunächst Hochnebel, später locker bewölkt. Sonst wechselnd bewölkt mit Schauern und einzelnen kräftigen Gewittern. Temperaturen im Norden bis 25, sonst bis 31 Grad. Und am Sonntag verbreitet sonnig, im Nordwesten zeit- und gebietsweise hochnebelartige Bewölkung bei 20 bis 28 Grad. Das waren die Nachrichten. Deutschlandfunk Kultur. Lange Nacht. Hören Sie die dritte und letzte Stunde von Vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Eine lange Nacht über das grüne Band an der deutsch-deutschen Grenze. Eine Sendung von Blanka Weber. Er ist einer der größten deutschen Waldnationalparke, der Harz. 97% der Nationalparkfläche sind mit Wald bedeckt. Das sind rund 10% der Gesamtfläche des Harzes. Mehr als 10.000 Tier- und Pflanzenarten sind hier auf geschützten Flächen zu finden. Der Harzer Grenzweg am Grünen Band führt zum Teil am früheren Kolonnenweg entlang. Fast 100 Kilometer kann man dort erwandern. Wenn ich jetzt mal das Grüne Band drücke, können wir sehen, das ist ja die ehemalige Grenze, können wir sehen, dass wir hier mit Torfhaus in Niedersachsen sind, vis-à-vis vom Brocken, der in Sachsen-Anhalt ist. Das ist Ina Schoppe, promovierte Naturwissenschaftlerin. Sie arbeitet im Nationalpark Besucherzentrum Harz mit dem Namen Torfhaus. Wanderer, Radfahrer, Schulklassen, Familien, viele Touristen kommen jährlich hierher und planen von hier aus ihre Touren rund um den Brocken. Zu Fuß wären es von hier etwa 8 Kilometer. Luftlinie sind es wohl 3 bis 4 Kilometer, schätzt Ina Schoppe, die diese Region zu jeder Jahreszeit kennt und bei unterschiedlichstem Wetter selbst schon erwandert hat. Die Ost-West-Geschichte der Region schwingt auch bei ihr mit, vor allem beim Blick hinüber zum Brocken, der mit seinen 1.141 Metern manchmal nur wenig zwischen den Wolken und dem Nebel hervorlugt. Ist nicht weit. Das bedeutete auch, dass früher die Touristen kamen, um der Grenze relativ nahe zu kommen. Sie konnten tatsächlich bis zur Grenze hingehen, wobei man immer sagen muss, Grenze, topografische Grenze, also Landschaftsgrenze und Grenzsicherung sind nicht dasselbe. Der Bereich zwischen der topografischen Grenze und der Grenzsicherung, das ist das heutige Grüne Band, mitten durch den Harz. Was manchmal ganz eng und ganz schmal ist und manchmal natürlich unglaublich breit ist. In unserem Falle hier, man sieht da, Grenze verlief durch einen Bach. Genau dort werden wir laufen und schauen, was sich verändert hat, was man noch sieht und was uns auffällt von der Zeit der ehemaligen DDR. Ina Schoppe erzählt. Es ist ein sehr unwegsames Gebiet. Die Grenzsicherung war oben um den Brocken rum, Grenze verlief aber da unten. Dazwischen war eine Art Niemandsland, weil auf den Karten von der DDR war dieses Land geschwärzt. Da war auch Niedersachsen, also BRD, geschwärzt. Da konnte keiner, außer er hatte noch eine Karte von vor dem Zweiten Weltkrieg, konnte sich keiner eigentlich wirklich orientieren. Und dann hier viel Nebel, viel Regen. Wenn ich da versucht habe zu fliehen, dann war ich hier in einem Land, wo ich nicht wusste, wo das ist. Der Name des Harzes ist abgeleitet von Hart, was so viel wie Bergwald heißt. Es ist von Norddeutschland aus betrachtet das nächste Gebirge am Schnittpunkt zwischen Thüringen, Sachsen-Anhalt und Niedersachsen. Goslar, Göttingen, Nordhausen, Mansfeld-Südharz und der Landkreis Harz gehören dazu. Der Gipfel des Brocken liegt in Sachsen-Anhalt. Neben dem Nationalpark Harz gibt es weitere ausgewiesene Naturschutzgebiete im Harz und auch einige UNESCO-Weltkulturerbestätten in der Nähe, wie Quedlinburg, Lutherstadt Eisleben und das Oberharzer Wasserregal. Schon Heinrich Heine beschrieb 1824 in seiner Harzreise die Wanderung von Göttingen bis zum Brocken, einer seiner beliebtesten und erfolgreichsten Texte. Doch zurück zu Ina Schoppe und dem Torfhaus. Wir blicken hinauf zum Berg. Der Brocken zeigt sich nicht immer. Er ist ganz, ganz oft im Nebel und man ernt überhaupt nicht, dass da überhaupt was ist. Und dann reißt es plötzlich auf und er ist da und dann ist er wieder weg. Er hat immer noch so ein bisschen dieses Mystische und ich kann es auch nicht vergessen, dass es in meiner Jugend nicht zugänglich war, weil es war Hochsicherheitstrakt zu DDR-Zeiten und ich habe tatsächlich eine Karte von meinem Vater gefunden, der ist Niedersachse und als Kind konnte er da nicht hin, es war zu teuer für ein einfaches Bauernkind und dann war die Trennung da. Und dann ist er in den 90er Jahren wohl hoch und hat mir eine Karte geschickt, dass er sich ein Kindheitstraum erfüllt hat. Und ich kann da nicht hingucken, ohne dass mir das immer wieder einfällt, dass ich jetzt hier arbeite, dass ich da Schulklassen, dass ich da fast manchmal täglich hoch und runter renne. Es hat aber immer noch was Besonderes für mich. Auch wenn sich der Wald an vielen Stellen als stark geschädigt zeigt, mit abgestorbenen Bäumen, so gibt es auch kleine, die bereits wieder nachwachsen. All das, sagt Ina Schoppe, habe mit den veränderten Temperaturen zu tun. Deswegen ja auch diese Baumprobleme, diese Fichtenprobleme, weil die Fichten wurzeln flach und kriegen kein Wasser mehr, werden dann anfällig eben für Borkenkäfer und für Sterben, weil dafür sind sie nicht gemacht. Und die 30 Grad oben auf dem Brocken gab es nie. Diese 4-5 Jahre, lange Perioden mit über 30 Grad. Wir laufen durch Baumreihen, streifen ein Hochmoor, durchqueren einen Bach und überlegen, was uns dieses Gebiet heute erzählt. Der Harz in seiner ganzen Wucht, seiner Vergänglichkeit, aber auch in seiner Schönheit und mit seiner Bedeutung, ergänzt Ina Schoppe. Nach Grenzöffnung kamen hier die Besucher vom Westen, um hoch zum Brocken zu gehen. Vorher, einen Monat nach Grenzöffnung, gab es einen Sternenmarsch von Ilsenburg und von Schirke, weil die Leute wollten auf den Brocken, die konnten seit zig Jahren da nicht mehr hin. Und die haben sich alle formiert, sind die alten Wege hoch, standen vor der Mauer und haben gerufen, freie Bürger, freier Brocken. Und haben so lange gemacht, bis sich diese Mauer geöffnet hat und die da oben die ganze Nacht gesungen und getanzt haben. Im Dezember, bei Schnee. Über 1 Million Menschen besuchen jährlich den Harz, obwohl es zum Teil extreme Witterungsbedingungen gibt. Eisige Kälte im Winter, Stürme und sprühende Nässe. Das Klima prägt die Tier- und Pflanzenwelt. Moose, Flechten, Bergheidekräuter. Manch ein Relikt hat sogar die Eiszeit überdauert. Ein hartes Klima, sagt auch Ina Schoppe, mit Blick auf den Schutz des heutigen Nationalparks. Und Nationalpark internationaler Anerkennungsstatus heißt, du hast 75% der Fläche unter Prozessschutz, also Naturdynamik. Das heißt, da greift der Mensch nicht mehr ein. Der Mensch überlässt alles der Natur und mit dem geübten Blick sieht Ina Schoppe viele kleine Veränderungen, wo sich das Wachsen und Werden einen neuen Raum nimmt. Auch dort, wo das Baumsterben stark ausgeprägt ist. Und die Organismen, die dabei arbeiten, sind uns nicht immer sichtbar. Eben Mikroorganismen, Pilze, Bakterien, das sind die Algen, Flechten, Moose, da gucken wir normalerweise kaum hin. Und diesen Pilz, der ist jetzt sehr deutlich, das ist ein Zunderpilz. Man nennt ihn auch Deutschlandpilz, weil er halt diese Deutschlandfarben hat. Oder rotrandigen Fichtenporling und der zersetzt die Fichten, das alte Fichtenholz, ganz augenscheinlich. Die wachsen von Jahr zu Jahr, werden immer größer. Aber alle Organismen, die in diesem Zerfallsprozess beteiligt sind, sind wieder Lebensgrundlage für Vögel zum Beispiel, für Fledermäuse. Es gibt ganz viele Tiere, die brauchen das wieder. Und dann beginnt wieder eine neue Nahrungskette. Und das ist auch Lebensraum für Holz zum Beispiel, für eben auch Wespen und Bienen, Wildbienen. Braucht man kein Insektenhotel, wenn man ein bisschen Totholz dahin legt. Thank you. Göttingen führt unsere Strecke weiter gen Süden. Nach dem Harz geht es nach Teistungen im thüringischen Landkreis Eichsfeld. Dort gibt es das Grenzlandmuseum direkt am Grünen Band. Mein Name ist Georg Baumert. Ich bin studierter Forstwissenschaftler und ich arbeite beim Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen für den Bereich Umweltbildung und Grünes Band. Er gehört zu jenen Personen, die Grenzlandmuseen einst aufgebaut und seitdem Dutzende Schulklassen Jahr für Jahr durch die Räume, aber auch durch die deutsche Geschichte geführt haben. Er sagt, die Jugend heute sei durchaus interessiert, aber man müsse die Fakten auch gut erklären und im besten Fall einen regionalen Bezug schaffen. Wenn ich mit einer Grundschulklasse ans Grüne Band gehe, dann stoßen die ganz zwangsläufig auf Grenzrelikte. Und Grundschulklassen haben nie lange Anfahrtswege, weil das sich nicht lohnt. Das heißt, die kommen alle aus der Region. Das heißt, Grenze ist bei denen immer noch Teil der Familiengeschichte. Und da habe ich natürlich meinen Anknüpfungspunkt. Nicht? Die sehen dann den Zaun. Ach ja, hier war ja mal. Und Mama, Papa oder jetzt unterdessen Oma, Opa haben dann mal erzählt. Und wie war das früher und so. Und dann kriegt das, was die bei sich zu Hause erzählt bekommen haben, plötzlich ein Gesicht. Viele Ausstellungen würden derzeit neu überarbeitet. Auch in Teistungen ist das geplant. Aber trotz aller virtuellen Möglichkeiten, beeindruckend sei immer noch das ganz Persönliche, so Georg Baumert. Jahreszahlen braucht man denen nicht zu sagen. Aber das kann sich ein 10-jähriges Kind nicht merken, das können die nicht einordnen. Aber die Grenzrelikte oder die Grenze als Teil der Familiengeschichte, das ist präsent und da kann man wunderbar anknüpfen. Gerade am Grünen Band, das ist dann häufig zwar ein Umweltthema, aber das Thema Grenze läuft nebenher mit. Und die haben dann Spaß und bei Spaß lernt sich's leicht. Doch was hat sich aus seiner Sicht nach 35 Jahren deutscher Einheit nicht erfüllt? Georg Baumert denkt kurz nach. Ihn stört, dass vieles heute als selbstverständlich hingenommen wird. Vor allem die Tatsache, frei zu leben. Wir müssen uns darüber im Klaren sein oder darüber klar werden, dass es Demokratie und Freiheit nicht umsonst gibt. Da muss man was für tun und das ist auch kein Selbstläufer. Und ich glaube, das ist allerdings ein gesamtdeutsches Problem, dass wir in Deutschland immer noch nicht so richtig begriffen haben, dass das so ist. Wir haben ja wirklich unglaubliches Glück gehabt. Viele Busse würden hunderte Schulklassen Jahr für Jahr in das Grenzlandmuseum nach Teistungen bringen. Hinzu kämen Dutzende Familien aus ehemals Ost und West. Grenzgeschichten seien immer auch Geschichten von Freiheit und geteilten Familien. Letztendlich geht es ja bei uns um das Demokratielernen, um die Facette Unterschied Demokratie-Diktatur. Das, was mir wirklich Sorgen macht, ist, dass diese Unterschiede mehr und mehr verwischt werden, dass die verschwimmen. Dass Leute sagen, ja, das war ja wie früher in der DDR schon so. Und dann eben wirklich auf die Feinheiten zu kommen und zu sagen, nee Leute, das war in der DDR nicht so. In der DDR war es anders. Das war eine andere Sorte Staat als der Staat, in dem ihr jetzt lebt. Da hättet ihr sowas nämlich gar nicht sagen dürfen. Viele Debatten in Ost und West würden auch ihn heute bedrücken. Das Bashing der einen wie der anderen Seite. So ein bisschen mehr Dankbarkeit wäre für den gesamtdeutschen Blick nicht schlecht, meint er. Die friedliche Revolution, so ein Riesenglücksfall, wie das war. Das war es ja so. Also ohne einen Schuss Pulver, man kann es sich gar nicht vorstellen. Aber es ist eben keine Selbstverständlichkeit. Und dieses Bewusstsein, ich glaube, das fehlt bei uns in weiten Teilen der Gesellschaft, dass Dinge als selbstverständlich hingenommen werden, die es in Wirklichkeit nicht sind. Das hat, glaube ich, für mich wenig mit Dankbarkeit zu tun, sondern mehr mit Realismus und Einsicht. Wir bleiben noch ein wenig in Thüringen. Mit 763 Kilometern, 40 Grenztürmen und einer Länge von 600 Kilometern am ehemaligen Kolonnenweg besitzt Thüringen den größten Anteil am Grünen Band in Deutschland. Bereits 2018 wurde dieses Gebiet als nationales Naturmonument unter Schutz gestellt. 31 Naturschutzgebiete gehören dazu. Viele Orchideen lassen sich an verborgenen Orten finden und mehr als 100 Tagfalterarten gibt es auch zu entdecken. Wir gehen auf Spurensuche. Der Weg führt uns von Teistungen Richtung Süden, durch Hessen, Dann Thüringen vorbei am Werratal und Eisenach in Richtung Rhön zum Grenzmuseum Point Alpha, dem ehemals letzten Observation-Punkt der US-Armee auf hessischer Seite. Gegenüber standen russische bzw. DDR-Soldaten. Der Ort wurde als einer der heißesten Punkte im Kalten Krieg bezeichnet. Mitten in der Rhön, nahe Geisa. Dort treffen wir Doris Heim, die seit ihrer Kindheit in der Region lebt. Ja, das ist meine Heimat. Also wenn man den Arzberg einmal umrundet, dann hat man anderthalb Stunden, zwei Stunden, gut und gerne. Aber auch natürlich Orchideenland. Es ist am Rande des Grünen Bandes, inmitten einer fast unberührten Natur, wo es noch verborgene Winkel und gut gehütete Geheimnisse gibt, nämlich die Plätze der wildblühenden Orchideen. Im späten Frühjahr ist hier ein Paradies für Doris Heim, die uns mitnimmt in ihren Wald. Wir stehen zwischen Bermbach und Mieswarz, hier neben der Straße. Vorbei geht es am Bienenstöcken eines Imkers. Er hat den Weißdorn, er hat die Wiese und er hat den Wald. Wir streifen mit ihr auf entlegenen Waldwegen und schon zählt sie Arten auf und zeigt auf zarte Pflänzchen. Wer die Natur liebt, der liebt natürlich dann auch Blumen. Und wenn du dich dann damit befasst, sagst, was sind das für welche, dann kaufst du die Literatur, studierst alles und dann weiß man das und dann weiß man auch natürlich, wo welche seltenen wachsen. Bleiches Waldvögelein wächst hier direkt am Weg. Ist ein cremefarbenes Glöckchen, mehrere Glöckchen an einem Stiel. Und hier stehen jetzt ungefähr 70 Stück, würde ich meinen. Sind die ersten jetzt aus dieser seltenen Orchideenart. Die meisten blühen nur im Frühjahr. Manche sind unscheinbar auf den ersten Blick, andere leuchten in bläulichen, rötlichen Farben. Es gibt noch als streng geschützte Art das rote Waldvögelein. Das ist ein bisschen kleiner, hat eine pinkfarbene Blüte. Wir sehen am Waldrand Rehe, die Spuren von Wild durch das Gebüsch, am Horizont sanftes Hügelland. Das grüne Band nahe des Ortes Butla ist von hier aus nur 3 Kilometer entfernt. Wir schauen Richtung Ulstertal. Point Alpha. Wir schauen auf Berge vom hessischen Kegelspiel. Wir schauen hier vordergründig, der kleine Wald hier in der Mitte ist die Borscher Aue, Naturschutzgebiet. Doris Heim kennt diese Region noch aus der DDR. Ehemals Grenzgebiet sind wir schon. Also das ist schon so. Das Grenzgebiet fing da oben an. Also hier waren wir schon sehr gut bewacht, super bewacht. Was auch ein Vorteil zumindest für die Orchideen war, meint sie schmunzelnd. Als die Grenze so aufging, war natürlich die Vielfalt noch größer, weil eigentlich niemand mit den Pflanzen was gemacht hat. Es seien weniger geworden im Laufe der Jahre durch Trockenheit und Regenmangel. Orchideen, sagt sie, brauchen immer Halbschatten und stets ein wenig feuchten Boden. Sie erzählt, wie es ihr früher hier ging. Von Geisa hatten wir ja einen Passierschein. Wir konnten uns hier im Grenzgebiet bewegen, im 500-Meter-Gebiet. Dann sind wir einmal hier oben durch den Wald, hier runter Richtung Bermbach, zum Tanz. Wollten wir ja auch mal hin. Stand schon der Ortspolizist auf der Straße und hat uns abkassiert. Ja, der kannte auch alle, der wusste, wer da kommt. Der hat auf uns gewartet. Und dem hat jemand sicher erzählt, da kommt so eine Jugendliche von Otzbach, die wollen nach Bermbach auf ein Fest, Kirmes, irgendwas. Da hat er gedacht, mal schauen. Und da sind wir wieder bei der Bespitzelung. Den Tipp hat er nämlich nicht von sich aus gekriegt, sondern den hat ihm jemand gegeben. Auch das sind Grenzgeschichten, die bis heute wirken und erzählt werden. Wir laufen am blühenden Waldmeister vorbei. Doris Heim trocknet manchmal gerne ein paar einzelne Pflanzen. Sie mag den Duft. Wir laufen weiter und finden das Purpurknabenkraut in Rosa und Pink. Diesen Standort hier, den kenne ich jetzt 30 Jahre. Jahr für Jahr besucht sie ihn und schaut, wie es den Pflanzen geht. Und hier ist ein Wildwechsel. Ne? Sie sehen das jetzt hier. Wir haben hier immer einen Wildwechsel. Üppige Märzenbecherwiesen gäbe es hier im Frühjahr, erzählt sie. Über uns kreist ein roter Milan. Wir laufen an der Waldhyazinthe vorbei und man versteht, warum Doris Heim hier und nirgendwo anders glücklich ist. Thüringische und hessische Rhön. Der Blick ist einmalig. Man sieht hier auch noch in etwa, wo die ehemalige Grenze entlang ging. Rechts hier oben sieht man eine Baumreihe auf der Höhe, so in etwa. So geht dann zum Wald hin. Darüber ging die Grenze und dann ging sie hier runter, bis in eine Senke. Drüben hoch eine Schneise, da war der Grenzverlauf. Dann geht es da durch den Wald und dann kommt man oben beim US-Camp am Point Alpha raus. Etwa 113 Kilometer gehören zum Thüringer Teil des UNESCO-Biosphärenreservats Rhön und damit 6.500 Hektar. Auf hessischer Seite sind 8.000 Hektar als nationales Naturmonument geschützt. Ja. Die Öffentlichkeit sensibilisieren für seltene Pflanzen und Tiere, das wollen auch Kevin Töfke von der Stiftung Naturschutz Thüringen und Corinna Hossfeld vom Naturschutzprojekt Thüringer Kuppenrhön. Sie laden an dem Tag zu einer Wanderung ein. Also wir befinden uns hier in der Rhön und sind hier am grünen Band und gehen dann schlussendlich auf dem ehemaligen Grenzstreifen. Familien und etliche geübte Wanderer stehen umeinander. Sie alle wollen an dem Tag ihren Blick für Schmetterlinge schulen, denn es gibt sie noch. Aber es werden immer weniger, auch in der Rhön. Kevin Töfke würde das gerne ändern. Wir sind im Ort Wenigentaft und wandern über kalkmager Rasen zu einer Waldwiese. An dem Tag sollen Schmetterlinge bestimmt werden. Doch viele Wiesen sind einfach zu früh gemäht worden. Also gibt es auch kaum Schmetterlinge, nur einzelne. Immerhin. Das ist eine Prachtlibelle, genau. Nee, das ist ein Männchen, das ist blau. Die ist blau, die Weibchen sind entweder grün oder braun, je nach Art. Da gibt es zwei Arten insgesamt bei den Prachtlibellen bei uns. Vorbei geht es an Informationstafeln, die am Wegesrand stehen, mit Erinnerungen an 1989 und an die Zeit davor. Wo heute im Ulstertal ein Radweg einlädt, die Region zu erkunden, verlief früher die innerdeutsche Grenze. Für Corinna Hossfeld beginnt ganz in der Nähe das Arbeitsgebiet. Sie bemüht sich um den Erhalt der Kuppenrhön. Vor allem Schäfer und ihre Herden sind hier im Einsatz. Die Natur soll möglichst Natur sein dürfen. Aber so einfach sei das nicht immer, erzählt sie. Wir brauchen Akzeptanz für solche Maßnahmen, hauptsächlich bei den Landnutzern, sprich bei den Landwirten oder den landwirtschaftlichen Betrieben. Denn der Naturschutz ist eigentlich nichts ohne die Nutzer. Denn die pflegen ja diese Flächen, die haben die in ihrem Bewirtschaftungsregime. Und wenn da die Nutzung sozusagen nicht angepasst ist an den Naturschutz, ist es eben dann leider der Fall, dass wir hier dann zunehmend mit Artenarmut rechnen müssten. Aus Sicht von Corinna Hossfeld sind am grünen Band wahre Naturschätze entstanden. Und ich denke auch, dass die regionale Bevölkerung tatsächlich auch noch ein bisschen mehr drauf gestoßen werden muss, was sie denn für Naturschutz vor der Haustür haben. Da gibt es sicherlich Generationen, die das eben tatsächlich noch mit dieser negativen Historie in Verbindung setzen und weniger dann sehen, was es jetzt eigentlich auch für tolle Dinge dadurch entstanden sind und was man damit auch vielleicht touristisch noch bewirken kann. Ob sie einen Lieblingsplatz oder Ort am grünen Band habe, außer natürlich der Kuppenrhön, sie überlegt kurz. Tatsächlich ja. Also der Bereich hier ist auf jeden Fall schon mal sehr schön. Was ich auch sehr, sehr gerne mag, ist der Bereich auf der Hohen Rhön bei Frankenheim und Birks. Da hat man nochmal ganz andere Eindrücke. Das sind so Bergmähwiesen und auch so ein bisschen ja, feuchtere Wiesen und Weiden. Und man hat da einfach einen sehr, sehr schönen Blick auch und Ruhe zumeist auch. Und ja, es ist einfach so eine ganz schöne Landschaft. Unterdessen machen die Schmetterlingsbestimmer auch hier Station. Und eines fällt auf, wenn man genau hinschaut, entdeckt man bunte Falter, auch wenn es deutlich weniger sind im Vergleich zu früher, selbst im Wald. So, was haben wir denn hier? Corinna Hossfeld wünscht sich, dass die Schäfertradition weitergeht und dass die Rhön hier am grünen Band noch so manche Art, ob Pflanze oder Tier, eine Heimat bietet. Und dass die Menschen achtsam damit umgehen, auch im Tourismus. Wir laufen einen schmalen Waldweg entlang und blicken auf Wiesen und die Kuppen der Rhön. Und was mich immer eigentlich auch sehr freut, ist, dass hier nicht so viel los ist. Also das kennt man ja auch, oder das kennt man ja von anderen Gebieten, dass einfach sehr ein hoher touristischer Druck vorherrscht. Und ich finde es eigentlich sehr angenehm, wenn man hier ja ein bisschen so seine Ruhe hat und die Natur genießen kann für sich. Studiert hat sie Landschaftsplanung, war auch schon Sennerin auf einer Alm und habe dadurch auch den Bezug zur Landwirtschaft. Man müsse offen sein und beim Erhalt von Natur eben beide Seiten verstehen. Ich kann immer noch lernen und das wird auch weiter so gehen, dass wir in der Umsetzungsphase einfach auch von den Landnutzern lernen müssen, uns ja unterhalten müssen, wie können wir aufeinander zugehen und ja tolle Ergebnisse für den Naturschutz rausholen. Wir bleiben an einer der Erinnerungstafeln auf diesem Weg stehen und blicken auf ein altes Schwarz-Weiß-Foto. Der Blick von Mansbach, alte Grenze. Hier war ja eben Deutschland getrennt bis vor über 30 Jahren und soll halt einfach einen Eindruck vermitteln, was auch damals los war bei der Grenzöffnung, der Fall der Mauer, dass da hier eben die direkte Verbindung Richtung Hessen war und dann eben die Menschen sich in Massen auf den Weg gemacht haben. Bevor es gleich über das Schiefergebirge nach Mittwitz in den Landkreis Kronach und später bis in die Region Hof geht, machen wir noch einen kleinen Abstecher nach Probstzella. Dort auf der thüringischen Seite ist ein markanter Bahnhof, den viele Menschen während der DDR für den Transitverkehr genutzt haben und über den einige in verschlossenen Wagen geschleust wurden, die ausgebürgert worden waren. Und es gibt auch Unternehmergeschichten zu erzählen, wie etwa jene von Franz Itting. Ihm ist das Haus des Volkes zu verdanken. Heute ist es ein Hotel, einst gebaut in den 1920er Jahren im Stil des Bauhauses. Der Bauplatz ist sicherlich ganz gezielt damals von Franz Itting ausgesucht worden, weil zu dieser Zeit ja die Automobilisierung noch nicht so weit vorangeschritten war. Das ist Dieter Nagel. Er führt durch das Haus. Erworben hat er es mit seiner Frau 2003 bei einer Versteigerung. Hier ist eigentlich alles noch genauso wie in den 20er Jahren. Die Nähe zum Bahnhof und die Lage an einem Felshang, all das muss den Unternehmer Itting 1925 begeistert haben, als er einen jungen Bauhausabsolventen anheuerte, um für ihn zu bauen. Durch den Alfred Arndt, der ja am Bauhaus studiert hatte und der selbst dann noch Bauhausmeister wurde, also eine ganz besondere Bauhausbiografie, das ist natürlich jetzt in den letzten Jahren relativ bekannt geworden. Viele Architekten kämen, um das Haus anzuschauen. Die Fenster sind original, die Lampen, die Handläufe. Wir schauen uns um, bewundern die eingelassenen Lampen, eine holzvertäfelte große Bühne, den Vorhang. 1927 war diese Bühne eine der modernsten in Thüringen. Der große rote Saal, der ist sicherlich das Kernstück dieser Idee von Franz Itting, hier ein Volkshaus aufzubauen, mit dem Hintergrund, die geistige Erhöhung des Menschen zu fördern. Itting hat mit diesem Bau, mit diesem großen Saal hier versucht, die geistige Erhöhung des Menschen zu fördern, so wie er das immer gesagt hat. Klingt für uns heute ziemlich gestelzt, aber wenn man sich das genauer hinterfragt, dann kann man denken, dass also dieses Ziel heute immer noch ein hehres Ziel sein könnte, die geistige Erhöhung des Menschen zu fördern. Dabei ist jene Unternehmergeschichte keine glückliche, zumindest nicht am Ende. In Probstzella hatte er einst ein Kraftwerk gebaut, die Menschen der Umgebung mit Strom versorgt, getüftelt und auch sozialen Gedanken Raum gegeben. Ja, Itting war ein sehr sparsamer, in seiner Familie sehr sparsamer Mensch. Er hat wenig Geld für sich selber verbraucht, er hat das Geld, was er verdient hat, irgendwie verwendet, um etwas voranzubringen, um irgendwas zu gestalten und die Lebensbedingungen halt hier auch dieser Region hier zu verbessern. Und da war das Haus des Volkes natürlich ein Musterbeispiel. Die Bauhausidee wurde in Stein umgesetzt. Klare Linien, klare Strukturen, funktional und modern. Hinzu kam ein Walmdach mit Lüftungsschlitzen. Trotz allem eckte er in jeder Zeit an, als Industriepionier im Nationalsozialismus und später eben auch. Und dann kam die DDR-Zeit, erst die sowjetische Besatzungszone, die DDR-Zeit. Itting ist wieder verurteilt worden als Unterstützer des Nationalsozialismus. Und man hat eigentlich nur das Ziel verfolgt, ihn zu enteignen, ihm seinen Besitz wegzunehmen und ihn loszuwerden. Das war der ganze Plan von Walter Ulbricht und den ganzen Kommunisten damals. Auch diese Geschichten gehören in die Zeit, als das grüne Band noch hart bewachte innerdeutsche Grenze war. Dieser Eingang, das kann man sagen, ist noch DDR. DDR-Architektur und auch noch vom Mangel, von dem damaligen Mangel gekennzeichnet. An Industriepioniere wie Itting wurde öffentlich kaum erinnert. In dieser Region, ganz in der Nähe des Schiefergebirges. Dort lernen wir gleich Marco Till kennen und gehen mit ihm auf Spurensuche an der bayerisch-thüringischen Landesgrenze, mitten am grünen Band. Unsere Gegend war ja schwach besiedelt. Also alles, was jetzt Burgen hatte, Spornberg, Lobenstein, Blankenberg, Lichtenberg, das hat wohl alles schon vor dem 10. Jahrhundert existiert. Aber die Hauptbesiedlung begann eigentlich erst im 10. Jahrhundert. Vorher, muss man dazu sagen, kamen noch die Slawen hier hoch. Die wurden ja ab dem 7. Jahrhundert wurden die ja verjagt. Marco Till führt durch einen Teil des Schiefergebirges am grünen Band. Auf der einen Seite ist Bayern, alte Grenzsteine aus dem 19. Jahrhundert sind von Grün umwuchert. Wir sind auf der Thüringer Wegseite unterwegs. Das ist der Kolonnenweg von das jetzt, wo draußen von Nordhalbenrhein bis nach Blankenstein geht. Er ist Naturführer, lebt in der Region und hat sich viel mit der Geschichte befasst. Auch, weil er wissen wollte, wie und wovon die Menschen hier früher gelebt haben. Es gab Handelswege und viel Austausch in dieser kargen, oftmals kalten Region. Fränkische Bergleute, so erzählt er, haben hier nach Eisen geschürft. Dazu sagen muss man, dass wohl damals die klimatischen Bedingungen hier oben ganz schlecht waren. Also die hatten fast nur Regen hier oben und ganz wenig Sonnenstunden. Sehr strenge, harte Winter. Davon erzählen viele Ortschroniken und Heimatstuben rund um Lehisten im Schiefergebirge. Wir laufen ein Stück auf dem Kolonnenweg. Eine gute Strecke wäre von Nordhalben bis Blankenstein. 30 bis 40 Kilometer sind das. Marco Till achtet auf die Geologie der Region, wo immer er hinblickt. Schiefer, wir haben Tonschiefer und in der Hauptsache haben wir eigentlich Diabas und auch ab und zu also auch Basaltgebirge, reine Basaltgebirge, weil der Basalt ist ja älter wie der Diabas. Und er zeigt auf die kleinen Birken, die auf ehemals kahlen Flächen wieder wachsen. Später, so seine Prognose, werden hier wieder Fichten wachsen und die Birken verdrängen. Die Reise entlang des Grünen Bandes, sie begann mit Kai Frobel vom BUND, auf den die Idee zurückgeht. Mit ihm sind wir nochmals verabredet, in seiner Heimat, dem Fränkischen, gleich hier in der Nähe. Und auch die angrenzenden Landkreise, sowohl auf bayerischer als auch auf Thüringer Seite, sind bemüht, das Grüne Band weiterzuentwickeln, den Schutzstatus zu nutzen, aber auch an die Geschichte zu erinnern, in Ost und West. Dafür braucht es auch engagierte Kommunalpolitiker. Also als Kind des Landkreises Kronach bist du mit der Teilung Deutschlands aufgewachsen. Klaus Löffler ist Landrat des Landkreises Kronach. Die Grenze, sagt er, hatte zu viel Trennendes und nur eine Richtung, die nach Süden. Und klar, es gab viel staatliche Förderung und Subventionen für die Wirtschaft, damals für die Kommunen in dieser Region, als man noch Grenzregion war. Das ist seit 35 Jahren anders, aber kein Grund zu verdrießen, so der Landrat. Also wir denken im Landkreis Kronach immer in Möglichkeiten. Wir sind mutig, wir sind innovativ, das ist unsere DNA. Und ein gewisser Optimismus, der auch ansteckend sein kann. Wie können wir denn gemeinsam die Herausforderungen annehmen, um dieses grüne Band in eine gute Zukunft zu führen? Und ich glaube, wir müssen vielleicht auch in Deutschland wieder dorthin kommen, dass wir mal diese positiven Aspekte sehen, dass wir uns gemeinsam engagieren, dass wir sagen, das ist unsere Zukunft und die können wir nur miteinander beeinflussen. Also muss jeder seinen Beitrag auch leisten. Das Bundesland Thüringen hat eine Weile gezögert, dann aber 2018 als erstes sein gesamtes grünes Band als nationales Naturmonument geschützt. Jeden Quadratmeter der 736 Kilometer. Es ist der längste Anteil am grünen Band an insgesamt 1400 Kilometern. Dass aus einem ehemaligen Todesstreifen eine Lebenslinie werden könnte, hätte Kai Frobel anfangs auch nicht für möglich gehalten und weiß, es sind zigtausende von Menschen, die das mit Spenden unterstützen, die in Fachbehörden von der Unternaturschutzbehörde bis zu den jeweiligen Umweltministerien dran arbeiten. Also eine weit verzweigte grüne Bande, die an diesem grünen Band webt und sich dafür einsetzt. Und ohne deren Mitwirkung wäre das gar nicht möglich gewesen. Er war einer der ersten bundesweit, der wissen wollte, welche Pflanzen und Tierarten gibt es eigentlich im ehemaligen Grenz- und Todesstreifen. Also zog er los und machte sich in jungen Jahren selbst ein Bild. Also begonnen hat es ja Mitte der 1970er Jahre, weil ich in unmittelbarer Grenznähe auf der Westseite aufgewachsen bin, nur 600 Meter Luftlinie von der Grenze weg. Bis heute ist er aktiv und hat vor einigen Wochen Freunde und Kollegen durch seine alte Heimat geführt, dort, wo heute das grüne Band ist. Also die eigentliche Begrüßung wollte ich erst weiter oben machen, deswegen nur mal kurz zur Orientierung. Wir starten hier, laufen hier einen Feldweg hoch, vielleicht hier in gebogenen Berg sehen Sie auch Häuser. Das ist die Ortschaft Hassenberg. Dazwischen geht die Landkreisgrenze Coburg-Kronach durch. Und in diesem Hassenberg bin ich schlicht und einfach aufgewachsen. Es war in den 70er Jahren ein Ort, wo in jeder Straße ein landwirtschaftlicher Betrieb war. Das ist heute anders. Kai Frobel erzählt, wie er losgezogen ist, damals als Jugendlicher, inspiriert vom Vater, der Geologe war, mit einem Fernglas ausgestattet, was nicht immer gut ankam in der Grenzregion. Das hat mich da auch sehr geprägt. Und dann habe ich halt als 13-Jähriger etwa begonnen, mich mit Vogelarten zu beschäftigen. Und dann macht man halt erst so den Radius um den Ort selbst und dann erweitert man das Ganze ein Stück weit und stößt, wenn man 600 Meter Luftlinie von der Grenze aufgewachsen ist, automatisch halt übers grüne Band und über den Artenreichtum. Also es war ganz simpel. Seltene Arten sehen hieß zur Grenze gehen. Vom Westen aus konnte man damals bis an die Staatsgrenze laufen, erzählt er. Und dann bei dieser Distanz hier Breite, weiß ich was, 100 Meter vom grünen Band, konnte man mit Fernglas zumindest und per Gehör schlicht und einfach die Vogelarten ganz leicht bestimmen und erfassen. Und das habe ich dann in diesem Steinachtal auf etwa 10 Kilometer Grenzlinie damals gemacht. Und nicht nur das, sondern er lieferte auch gleich Daten zur Region. Wir kartieren den Grenzstreifen zur DDR mit, was völliger Blödsinn und Nonsens war. Wieso sollen bayerische Naturschützer Staatsgebiete der DDR mitkartieren? Und das war auch nur möglich, weil das ein ehrenamtlicher Ansatz war. Also keine bayerische Fachbehörde hätte das Staatsgebiet der DDR kartieren können. Ehrenamtlich ist alles machbar, ne? Und dann haben wir dieses Riesengebiet eben erfasst, kartiert, und da waren dann bereits 140 Kilometer Grenzstreifen mit drin. Und viele seltene Vogelarten haben er und Kollegen im Grenzstreifen entdeckt, weil eben hier vieles von der Landwirtschaft und damit auch dem Düngemitteleinsatz verschont geblieben war. Die Vision eines grünen Bandes war im Dezember 1989 in Hof beim großen gesamtdeutschen Naturschutztreffen entstanden. Damals wusste er noch nicht, ob überhaupt jemand aus dem Osten dabei sein würde. Es kam alles anders und war damals ein Riesenansturm. Wenn alles klappt, könnte das grüne Band in den kommenden Jahren UNESCO Natur- und Kulturerbe werden. Daran arbeiten derzeit viele, unter anderem Jörn Brünott, ein Berliner mit niedersächsischen Wurzeln, wie er sagt. Und komme aus dem Zonenrandgebiet, also habe die Grenze immer ganz hautnah als Jugendlicher, als Kind erlebt. Und kenne noch diese Transitfahrten nach Berlin. Ich kenne noch diese wirklich unmenschliche Trennung von Familien, von Freunden. In Berlin musste man ja dann auch immer nachts den Ostsektor verlassen. Und das war wirklich eine traumatische, ja, dramatische Situation, die viele erfahren haben. Er kümmert sich derzeit darum mit einer Kollegin und gefördert vom BUND und dem Deutschen Kulturrat, die UNESCO-Bewerbung vorzubereiten. Was bedeutet für ihn das grüne Band? Also das ist faszinierend, weil es einmalig ist auf der Welt. Es ist eigentlich fast nicht vergleichbar, weil eine Grenze, die eine im Ost lebende Bevölkerung eingesperrt hat, die das Land nicht verlassen könnte, und eine im Westen ein Zonenrandgebiet begründet hat und im Grunde zwei Blöcke sich feindlich gegenüberstanden, die wurden friedlich überwunden. Wir von der Kulturseite müssen überhaupt eine große Erzählung finden. Wir müssen überhaupt sagen, was ist die große Erzählung? Da muss natürlich geschaut werden, wie bringen wir Orte und Menschen zusammen. Und da ist es ganz wichtig, dass in der Vorschrift der UNESCO wir materielles Kulturerbe sichern müssen. Das ist ein ganz wichtiges Kriterium. Also das heißt, welche Grenzanlagen nutzen wir, was ist noch authentisch zu finden und was ist darüber hinaus etwas, was die Menschen verbunden hat. Fast ganz zum Schluss unserer Reise treffen wir Thomas Findeis, einen Bayer, der im sächsischen Plauen lebt und in der Naturschutzbehörde des Vogtlandkreises arbeitet. Er freut sich, dass heute nicht nur Arten verschwinden, sondern andere dazukommen. Eine dieser neu entdeckten Pflanzen ist sogar nach ihm benannt worden. Mir ist letztes Jahr ein Neufund einer Pflanze gelungen. Ich war schon dutzende Male an dem Standort und erst letztes Jahr habe ich hier einen kleinen Augentrost gefunden. Und bei der Einbeziehung eines Botaniker-Experten hat sich herausgestellt, dass diese Art bisher nicht beschrieben war. Und es läuft auf eine Neubeschreibung für Euphrasia findaisii hinaus. Das Werden des Grünen Bandes hat er von Anfang an mit Leidenschaft begleitet. Auch wenn er, wie er sagt, 1989 im Herbst, als alles begann, noch Student in Freising war. Heute leistet er im Vogtlandkreis seinen Teil, dass dieses ehemalige Grenzgebiet geschützter Lebensraum und wertvolle Natur sein kann. Die Hofer wissen auch schon, dass das Grüne Band was Wertvolles ist, oder zumindest einige von ihnen. Aber der eigentliche Grenzstreifen, das eigentliche Grüne Band, liegt ja rein auf sächsischem Gebiet im Vogtlandkreis. Es gab ja keine Grenze im Westen. Im Westen konnte man ja bis unmittelbar an die Demarkationslinie herantreten. Es gab auch kein Niemandsland. Jedes Land, jede Fläche hat jemanden gehört. Die Flächen waren zwar DDR-Gebiet, aber dem eigentlichen Grenzstreifen vorgelagert. Das nannte sich ja vorgelagertes Hoheitsgebiet. Und man weiß heute, das ist ein Alleinstellungsmerkmal. Auch das nationale Naturmonument soll ja in Sachsen ausgewiesen werden als einziges Naturmonument. Auch das wäre wieder ein Alleinstellungsmerkmal. Und überhaupt diese Artenvielfalt, dieser durchgängige Biotopverbund, all das sind Qualitätskriterien, wie wir sie sonst in der Landschaft kaum mehr auffinden. Vielleicht nochmal in intakten Flussauen, wo man auch durchgängige Biotopsysteme auffindet. Aber in der freien Landschaft hat man sowas kaum noch. Gemeinsam mit seiner Frau zog Thomas Findeis damals in den 90ern aus Bayern in den Osten, nach Sachsen. Wie zieht er heute Bilanz? Und wir sind in den Vogtlandkreis gezogen, also in den Osten. Das kann nicht jeder nachvollziehen, nicht jeder hätte es gemacht, aber ich habe gesagt, ich hatte meine erste Stelle im staatlichen Umweltfachamt in Plauen bekommen. Ich habe gesagt, ich pendel nicht 40 Kilometer von der alten Heimat in die Arbeit, wenn, dann ganzer Schritt. Und unsere Kinder sind jetzt als ostdeutsche Kinder aufgewachsen mit Wurzeln im Westen. Das ist auch ein Stück weit Wiedervereinigung, ganz klar. Und doch lässt ihn heute der Blick auf das Zusammenwachsen der Menschen in Ost und West und auf eine gemeinsam gelebte Demokratie manchmal auch mit Kummer zurück, auch was politische Entwicklungen anbelangt. Man hat es nicht immer leicht als Wussi, als jemand, der aus dem Westen in den Osten gegangen ist. Auch das Engagement, manchmal wird beneidet, der persönliche Erfolg. Man hat einfach unterschiedliche Wurzeln und unterschiedliche Lebenswege. Aber mein Ziel war ja nie zu sagen, jetzt gehe ich in den Osten und jetzt sage ich mal, wie der Hase läuft oder wie zu arbeiten ist. Das ist totaler Käse. Ich war selbst Berufsanfänger. Ich kam als frisch gebackener, fertiger Student der Landespflege in den Osten und habe hier auch bei Null angefangen. Aber es war schon so, dass es im persönlichen Umfeld Leute gab, die einen immer ein bisschen argwöhnisch angeschaut haben, ob das jetzt im Dorf war. Wir sind aufs Land gezogen und da waren wir halt dann der Bayer. Wir laufen ein Stück des Weges mit Thomas Findeis und fragen uns gemeinsam, was wurde und was wird aus den blühenden Landschaften in Ost und West am Grünen Band? Was bedeutet Verantwortung und welche Resultate gibt es? Und wie geht es weiter? Dass es blühende Lebensräume sind, das haben wir tatsächlich im sächsischen Grünen Band sehr stark ausgeprägt. Wir haben sehr durchgängige Lebensräume aus mageren Wiesen, aus Heideflächen, aus Borstgrasrasen, Feucht- und Nasswiesen. Das ist zur richtigen Zeit besucht, wirklich blütenbunt. Was es dazu braucht, ist den Willen und auch Akteure, das zu erhalten. Wir haben den Schutz, aber es braucht auch ein Management, nämlich diese Lebensräume durch extensive Nutzung oder aber durch Maßnahmen der Landschaftspflege zu erhalten. Und da sind wir froh, entsprechende Partner zu haben, die aber bei der Stange bleiben müssen, weil es ist ein hartes Geschäft. Ich denke da an unseren Schäfer, der also an 200 bis 250 Tagen im Jahr, egal ob es heiß ist, ob es kalt ist, ob es regnet, ob es schneit, seine Schafe draußen im grünen Band weidet, um eben diese Lebensräume offen zu halten, um sie einer Mindestnutzung zuzuführen. Nur so können diese Kulturbiotope, die also durch menschliches Handeln entstanden sind, erhalten werden. Viele Akteure bemühen sich also, das Grüne Band weiterzuentwickeln. Auch Liana Gaidezis. Sie lebt in Nürnberg und ist beim BUND für das Grüne Band zuständig. Seit vielen Jahren begleitet sie die Linie mit all den Menschen, die sich in Sachen Natur darum kümmern. Grünen Band, was ja mal der Todesstreifen in Deutschland war. Wir laufen mit ihr auf einem Abschnitt und sie erzählt, dass es für sie nicht nur die zurückgewonnene Natur sei, sondern auch immer die Geschichten der Menschen aus Ost und West sind. Familiengeschichten eben. Man hat es auch immer mehr jetzt. Leute, die da auch entlang wandern, die auch eine gewisse Grenzgeschichte haben. Verbindungen auch zur früheren DDR. Also es wird immer mehr jetzt. Und also das ist schon faszinierend. Ich meine, ich habe ja selber Grenzgeschichte. Ich bin im halben Jahr als Baby erst einmal mit meiner Mama nach Leipzig über die Grenze. Und das, weil meine Mama ist aus Thüringen, aus Eisenach. Meine Großeltern haben in Leipzig gewohnt. Und ich denke jetzt nur daran, weil, Gott, meine Tante ist letztens verstorben und ich habe dann alte Fotoalben jetzt gefunden und dann sitze ich da auf ihrem Schoß und war gerade mal 5 Monate alt in Leipzig auf dem Balkon in der Hans-Drie-Straße. Ist mir noch mal so bewusst geworden, wie man das auch selber erlebt hat, eben mit dieser Grenze noch, mit der DDR und BRD und wie furchtbar das immer an den Grenzübergängen war, wie man lange man da warten musste und gefilzt wurde. Und es war ja auch den Grenzern da völlig egal, ob da kleine Kinder dabei waren oder nicht. Man hat da trotzdem stundenlang gesessen. Einmal haben sie uns ganz rausgezogen, meine Schwester, meine Mama und mich. Ich war irgendwie 7 Monate alt und haben uns die ganze Nacht da irgendwo hingehockt. Man durfte erst am nächsten Tag dann weiterfahren. Und es gibt viele Leute, ne, die diese Geschichten haben und die jetzt dann da auch entlang wandern wollen und das alles erleben wollen, ja. Auch wenn der ehemalige Kolonnenweg heute nicht mehr überall passierbar ist und manche Wege zugewachsen oder wenig gut erreichbar sind. Von der Ostsee bis ins sächsische Vogtland sind es knapp 1400 Kilometer Länge, 177 Quadratkilometer und 109 verschiedene Lebensräume gehören dazu. Sie hörten Vom Todesstreifen zur Lebenslinie. Eine lange Nacht über das Grüne Band an der deutsch-deutschen Grenze. Von Blanka Weber. Regie, die Autoren. Es sprachen die Autoren und Thorsten Föste. Musikauswahl, Elke Abendroth. Redaktion, Hans-Dieter Heimendahl. Nächste Woche erwartet Sie an dieser Stelle Ich finde mich unheimlich begabt. Die lange Nacht über Manfred Krug von Jörg Margenau. Thank you. Deutschlandfunk Kultur. Nachrichten. 3 Uhr, die Nachrichten. Bei dem Treffen von US-Präsident Trump und Kreml-Chef Putin zum Krieg in der Ukraine hat es offenbar keinen Durchbruch gegeben. Das Gespräch auf einem Militär